Ja, leiwand, wo? Na wo, im Radio. Genau so ist es, aber nicht nur im Radio feiern wir Geburtstag mit euch. Wir feiern diesen Geburtstag auch auf allen FM4 Social Media Kanälen, auf FM4ORF.at. Da gibt es auch einen Livestream. Ich habe das nicht gewusst, dass ich heute im Fernsehen auch gezeigt werde. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja ganz was anderes. Dann wäre ich noch zum Friseur gegangen davor. Aber ja, macht ja nichts. Man muss ja die Feste so feiern, wie sie fallen. Und sie fallen jetzt hier ins Studio mit Christoph Sippin. Von 17 bis 21 Uhr bin ich am Start. Ich habe so viel tolle Sachen für euch. So viel tolle Gäste, so viel schöne Geburtstagsüberraschungen und jede Menge fantastische Musik. Zum Beispiel Lizzo hier. Die weiß, wie das ist. Die weiß, Truth Hurts. With your bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why am I in gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. In a minute, yeah, yeah. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. Pushing like, aye, aye, aye. Why I'm in gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum, bum, be dum, be dum, bum, be. So, wer ist jetzt am meisten aus der Puste? Der Philipp. Ich. Philipp ist im... Oh Gott. Oh Gott. So, diese Dinge seht ihr nur, wenn ihr den Livestream auf FM4ORF.at schaut. Ich habe gar nicht dran gedacht. Dass das öffentlich war jetzt. Ja. Hallo Mama, ich habe gerade im Radio getanzt. Im Radio tanzen. So. Das können wir jetzt alle auch weiterhin gemeinsam machen. Hört euch mal dieses Lied an. Pauline, Philipp. Let's go. Let's listen to this. Slow. So, das ist jetzt slow. Das ist jetzt After-Hour-Musik. Let's go. Sophia Cortesis mit La Perla. We'll be right back. Diakotesis hier mit La Perla. Wir haben Geburtstag, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen heute den ganzen Tag und wir feiern mit euch gemeinsam. Und zum Geburtstag, wenn man Glück hat, so wie wir Glück haben, bekommt man auch hohen Besuch. Einer unserer heutigen Gratulanten ist der wunderbare, der einzigartige, der Geschichteldrucker, der Maritatensänger, der coole Bodo Jürgens gewesen. Ein Künstler, der uns hier bei FM4 schon sehr lang begleitet. Ich erinnere mich an ein Konzert seiner Gruppe Eternias damals zum Support der Ravonets in der Arena Wien, glaube ich, ist das gewesen. Das war lang vor Bodo Jürgens. Ja, und dann hat bald die Solo-Karriere angefangen von einem der charismatischsten Geschichteldrucker des Landes. Einen kleinen Rückblick auf die Geschichte von Bodo Jürgens hier bei FM4, den hat jetzt FM4s Katharina Seidler für uns zusammengestellt. Hallo, ich bin Bodo Jürgens und ich bin der FM4 Soundpark Act des Monats. Es war im Mai 2016, da hat uns Tagedieb, bis vor kurzem unter diesem Namen noch Sänger der Garagen-Rock'n'Roller Die Eternias, zum ersten Mal mit seinem Soloprojekt Bodo Jürgens besucht. Vom Soundpark-Act des Monats geht es für ihn in kurzer Zeit an die Spitze der Charts. Sein Debütalbum Answer War steigt in Österreich gleich auf Platz 1 der Albumcharts ein und auch bei FM4 steht Bodo am Ende des Jahres ganz oben. Ich habe vor den Weihnachtsfeiertagen Bodo Jürgens gefragt, welchen Stockerlplatz er denn glaubt, so erklimmen zu können bei den FM4-Jahrescharts. Und das hat Bodo Jürgens darauf geantwortet. Ja, solche Fragen sind natürlich immer schwierigstens. Da möchte man ja nicht eingebildet sein und so. Komm, sag eine Nummer zwischen 1 und 100. Ja, sagen wir 10. Ja, jetzt muss ich ihn leider enttäuschen. Platz 10 der FM4-Jahrescharts war schon belegt, also eine Null weg, Selbstbewusstsein rauf. Und hier ist die Nummer 1 der FM4-Jahrescharts 2016. Heute graben wir Tode aus. Heute sind wir stolz auf uns. Wir finden sicher noch einen Grund. In weiterer Folge wird Bodo Jürgens ein regelmäßiger Gast und Freund hier am Sender. Ob im Rahmen diverser Akustik- oder Stay-at-Home-Sessions oder bei einem FM4-Überraschungskonzert 2017 im bummvollen Schutzhaus Zukunft in Wien. Ein anderes Mal führt uns Bodo mit Mikro und Kamera durch seine Heimatstadt. Nächster Halt, Next Stop, Tulln. Ja, grüße die Damen, grüße die Herren, Bodo Jürgens hier. Ich erzähle euch von der Stadt, aus der ich komme. Tulln. Und während eines Lockdown-Sommers hat er die FM4-Hörerinnen und Hörer für ein paar Private-Sessions daheim besucht. Super, super, super, super, mega geil. Es war ein Wahnsinn. Wir sind die Nachbarn und es war einfach super heute. Und außerdem durften wir bei diversen Weihnachtssendungen und anderen Talk-Formaten so einige Details aus Bodo Jürgens Leben erfahren. Du hast einmal, Bodo, ein Zimmer gehabt, wo lauter ausgestopfte Tiere drin waren. Ja, Hund, was Sachen? Ja, hättest Lust auf eine kleine Runde Tierduell? Wir nennen da zwei Tiere, ja, die gegeneinander antreten und du suchst uns einfach, wer weiterkommt. Ja, okay. Und ja. Also Runde 1. Ein Dachs gegen ein Alpaka. Wer steigt Dachs? Auf? Dachs. Dachs. Jawohl. Eine portugiesische Galeere gegen Snoop Dogg. Snoop Dogg. Mhm. Apropos Tiere, Bodo, was ist der Herbstmenü? Knuspriger Dachs. Da bleibt nur zu sagen, auf viele weitere gemeinsame Jahre. Und die kommen auf jeden Fall. Und hier ist schon mal ein Live-Song vom Bodo, den er heute eingespielt hat, als FM4-Session, als Geburtstagsgeschenk zu unserem heutigen Geburtstags. Zu unserer heutigen Geburtstagssause, das ist hier Tanzen. Heute ich will mit dir tanzen, aber ich steh nur im Weg. Alles war so einfach, wenn ich ein paar Tanzschritte kenne. Heute ich will mit dir schicken, wie das dich gescheit abwächst. Manches ist ganz nah und doch ist so weit weg. Ich tat so gern mit dir schmusen, frag mich, willst du das denn auch? Wir waren ein schönes Paar. und unsere Geschroppen. Alter, ich will einfach tanzen, eine flotte Sohlen aufs Parkett. Ich träume im Gras, vergiss den ganzen Rest. Alter, ich will einfach schicken, nicht über Gott und Welt debattieren. Das mach ich im Kaffeehaus, nicht wenn ich am Zierger bin. Geh, lass mich einfach schicken, dann werden wir weitersehen. Schön, würdest du gescheit abwächst. Manches ist ganz nah, doch ist so weit weg. Dankeschön. Pauline, hast du eigentlich einen Lieblings-FM4-Moment? Ja. Zum Beispiel das FM4 Frequency, wo wir zusammen waren damals vor 1000 Jahren und ich habe Charlie XCX nicht gesehen, sondern ich habe Macklemore gesehen. Ja, und war das besser als Charlie XCX? Nein. Nein. Aber es war iconic so, dass ich Charlie XCX verpasst habe. Ach so, nur um Macklemore zu treffen? Das läuft ja schon. Fix. Mein Lieblings-FM4-Moment ist aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2021, okay, als du und ich zum jetzt folgenden Lied durch dieses Studio hier getanzt sind. Pauline, das ist für dich als Geburtstagsgeschenk von mir. Cardi B mit Up. Time and I heard that I was ugly. Came from a bitch who nigga wanna fuck on me. I said my face bomb, ass tight, rack stuck up, shack height, jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit him with that good, good, make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that's right. Big bag pussy, not the Bentley Bentayga. Man, Balenciaga brought it back and all these bitches fuck. It's big bags bussin', not the Bentley Bentayga. Man, working back. Karate chop. I'm forever popping shit, pulling up and dropping shit. Gotta argue with him, cause a nigga love a toxic bitch. Niggas out here playing, gotta make him understand. Ain't no ring on my finger, you ain't going on my grand. Set my face bomb, ass tight, rack stack up, shack height. Jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit him with that good, good, make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that's right. Bentley Bentayga, man, Balenciaga brought it back and all these bitches fuck. It's big bags, but gotta play it safe, no face, no case. Jetzt wieder zu viel rum, das ist immer der Fehler. Ich bemerke das immer erst nachher, dass das ein Fehler ist, Pauline. Ja. Das so rumzutanzen und dann, ich müsste ja moderieren jetzt, weil ich spiele einfach da schnell. Wir feiern Geburtstag heute mit euch hier im Radio FM4 und ihr feiert mit uns. Ihr habt allerlei schöne Momente, die ihr mit uns teilen wollt. Anja zum Beispiel. Hi, hier ist die Anja und ich wollte mit euch meinen Lieblings-FM4-Moment teilen. Das war nämlich das FM4-Geburtstagsfeier 2003. Die Arena war ausverkauft. Leider hatte ich und mein Mitbewohner damals keine Karten. Meine Lieblingsband, die Asian Dub Foundation, war damals dabei und wir haben verzweifelt vor der Arena versucht, die Karten zu besorgen, aber es ist uns nicht gelungen. Und dann haben wir irgendwo hinter der Arena so eine Wand gefunden, wo wir uns hingesetzt haben und ein bisschen Bier getrunken haben und von der Bühne ein bisschen was hören könnten. Auf einmal bleibt ein Kombi neben uns stehen, die Tür geht auf. Es war die Asian Dub Foundation. Und die wollten zu der Bühneneinfahrt reinfahren und haben uns dann mitgenommen, weil wir keine Karten haben. Wir waren dann mit denen im Backstage, haben ein bisschen mit denen gechillt und haben das ganze Konzert dann noch von der Bühne gesehen. Das war echt unvergesslich. Na, das hättet ihr jetzt nicht gedacht, oder? Dass wir jetzt die Asian Dub Foundation hier spielen. Aber wir machen es. Eine wunderschöne Erinnerung von FM4-Community-Mitglied Anja ist es da gewesen. Wenn ihr auch so schöne FM4-Momente habt, Geschichten, was ihr alles erlebt habt mit diesem großartigen Sender hier, wenn ich das so sagen darf, dann teilt die doch mit uns. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an fm4@orf.at. Ihr könnt anrufen 0800 226 996. Oder am allereinfachsten und am allerschnellsten wohl ist es, wenn ihr uns einfach per WhatsApp oder in unseren Social-Media-Kanälen kontaktiert. Da könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken. Die WhatsApp-Nummer ist 0664 828 4444. Hier ist die Asian Dub Foundation. Naxalite. This one's called Naxalite. Brothers and sisters of the soul, you now we are one in the visible and strong. They may try to break us, but they may not underestimate us. They know our memories are longer. I said the past are sleeping villages. That's how they're picturing it. At least that's what they try to pretend. But check out our histories of reach, a revolutionary prophecy that we will rise again. We will take a fucking hate it. I little baby, you're just talking shit. One day you're saying something got me feeling lit, but next day you're so distant I can never reach ya. I put my pride aside cause I just wanna meet ya. Told you I cut those other women out my life. You said you did the same with all these other guys, but I'd be lying if I said that I would trust ya. You bled me many times before, I'm just a hustler. I'm just an artist, baby, my feelings consume me. I can't go on if you don't text me that emoji. I'm just an artist, girl, my heart is soft and tender. To love and lust, I will always surrender. I'm in love, and I fucking hate it. Yeah, I'm in love. Yeah, okay, whip him off the school and got class. Whip him off the school just to show I got class. Whip him off the school just to show I got. Hey, huh, hey, ho, hey, ho. I'm just an, hey, I'm just an artist, baby. I'm just an, I'm just an artist, baby. My feelings consume me. Text one, text two, text me, please. Sex with you would be so neat. Sex with you, I go so deep. Wait, I need to reshift my energy. Put myself in jeopardy. Sicker than this jealousy is what I'm about to make of me. And you gon' see. Wait, I'm not done yet. I'm tryna be the one thing that you need. And in doing so, I'ma lose you totally. But I'ma set you free. And you come back to me. One more time now. I'm just an artist, baby, my feelings consume me. Text one, text two, text me, please. Sex with you would be so neat. Sex with you, I go so deep. I'm just an artist, baby, my feelings consume me. Text one, text two, text me, please. Sex with you, sex with me. Sex with you, sex with baby, me. Baby, I can dance, I can sing, I can rap. I put my country on the map. I had your Nikes way before then. I had your vibe 2016. It's all new, I always evolve. I can't stay in the same spot. But baby, back to you, I'm thinking about you all the time. I want you to break my heart many, many, many times. I'm looking for this love that makes me cry. I'm looking for a girl who's not afraid to say goodbye. I'm looking for myself and all of you. You're looking for yourself and new tattoos. I'm just an artist, baby, my feelings consume me. Text one, text two, text me, please. Sex with you would be so neat. Sex with you, I go so deep. I'm just an artist, baby, my feelings consume me. Text one, text two, text me, please. Sex with you, sex with me. Sex with you, sex with me. Text one, text two, text me, please. Sex with you, sex with me. Mavi Phoenix hier mit Just an Artist und davor die Asian Dub Foundation mit Naxalites. Das hat auch FM4 Community Mitglied Oliver gefreut. Der hat da gleich an die WhatsApp-Nummer 0664-828-4444 geschrieben. Mit 4 Thumbs Up. Schon so ewig nicht mehr gehört. Ja, so ist das manchmal. Ein bisschen Nostalgie ist auch gut, aber Zukunft ist auch schön. Und das kann man ja alles so haben, wenn man Geburtstag feiert. Man kann nach hinten blicken und auch nach vorne. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen. FM4 feiert Geburtstag. Im Radio. I like it. Feiere mit. Nicht nur im Radio feiern wir heute Geburtstag, sondern auch auf FM4ORF.at. Da ist jetzt gerade ein Livestream von dieser Sendung und dann nachher auch von den fantastischen Live-Acts, die da für uns performen werden. Wir feiern Geburtstag auch auf Social Media. Da könnt ihr allerlei schöne Stories und Geschichten anschauen. Und ihr feiert natürlich mit uns. Sehr viel großartige Nachrichten haben uns da erreicht von Menschen aus der FM4-Community. Radiodirektorin Ingrid Thurnherr hat uns auch kontaktiert und hat einen ganz besonderen, liebsten FM4-Moment mit uns geteilt. Also wenn FM4 Geburtstag feiert, dann fallen mir natürlich die großartigsten Momente mit diesem Sender ein, die ich verbringen durfte mit meinen Schwestern. Und es waren nicht Momente, es waren eigentlich sehr, sehr viele Stunden. Und zwar immer die Stunden, die wir gemeinsam verbracht haben, wenn wir uns den Song Contest angehört haben oder angeschaut haben im Fernsehen und auf FM4 angehört haben. Dirk Stermann, Christoph Grissemann kommentieren den Song Contest, gehört ganz sicher zu den lebhaftesten Radioerinnerungen, die ich überhaupt in meinem Kopf habe. Einfach weil dieses kollektive Erleben gemeinsam mit meinen Schwestern und diese unfassbare Gaude, diese Hetz, die wir dabei gehabt haben, das vergesse ich nie. Das ist mein FM4-Moment. Wunderschön. Auch im Hause Seppin ist das immer ein ganz wichtiges Ding gewesen, da den Song Contest zu schauen, synchronisiert von Stermann und Grissemann. Weil wie eben gerade gesagt von Ingrid Thurn her, das ist so ein tolles Ding an Radio, dass das jetzt im Moment gerade passiert und es ist live und man feiert da gemeinsam und man zelebriert diese Momente gemeinsam und man muss auch gar nicht direkt nebeneinander sitzen, weil wir sind zum Beispiel ja auch physisch getrennt, aber wir hängen ja auch alle gemeinsam gerade ab. Finde ich zum Beispiel, zumindest, oder? Ja gut, irgendein Song Contest Lied könnte ich euch jetzt vorspielen. Wie wäre es mit einem von letzten Jahr, die Gruppe Maneskin? Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa. Song Contest Musik hier auf Radio FM4. Die Gruppe Maneskin ist das da gewesen. So, jetzt muss ich mich aber ranhalten, dass ich da alle Geburtstagswünsche, die da reingekommen sind, noch abspielen kann. Hier ist einer von Gregor von Grey Shadow, Homegrown Musik. Hey, hey FM4, hier ist Gregor von Grey Shadow und ich wollte euch alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Wollte mich bedanken für diesen mega Support, dass ihr meine Musik spielt. Das war wohl der schönste Moment in meinem Leben, als zum ersten Mal einer meiner Songs in eurer Soundpark-Sendung vorgestellt wurde. Und diesen Moment werde ich nie vergessen. Seitdem ist so viel passiert und ich danke euch, dass ihr meine Musik so oft spielt. Und ich wollte einfach nur sagen, bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid mega cool und ein ganz, ganz dickes Bussi. Bussi zurück, Gregor. Und Musik von Grey Shadow gibt's jetzt gleich, aber noch viel mehr. Wir haben jetzt dann auch gleich wieder Live-Musik. Liner holt die Black Week nach. Und Sie erhalten die besten Angebote. Jetzt minus 35% auf viele Möbel und zusätzlich 20% Mehrwertsteuer geschenkt. Entspricht einem Nachlass von 16,67%. Dazu Gratislieferung auf Liner.at. Der Liner ist meiner. Gültig von der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung. Ausnahmen auf Liner.at. Mit SkyX kannst du jetzt einfach alles sehen. Stream dir die besten Serien, stream dir Hollywood-Blockbuster, stream dir exklusiven Live-Sport. Stream dir einfach alles. Monatlich kündbar. Hol dir die SkyX Streaming-App. SkyX. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. In Japan ist man überzeugt, dass der Darm die Basis für ein langes, gesundes Leben ist. Ein wichtiger Beitrag dafür ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Yakult Plus passt da perfekt dazu. Mit Ballaststoffen, Vitamin C und Shirota-Bakterien. Und es schmeckt köstlich. Yakult Plus. Jetzt probieren. Räumungsverkauf, Kauf. Größer, Verkauf, schöner, noch bequemer, besser, heller. Die allergrößten Heimtextilienwochen beim XXX-Lutz aller Zeiten. Jetzt minus 22% auf viele Heimtextilienvorhänge und Matratzen. Unser XXX-Lutz. Was der alles hat. Für ein ganzes Leben spart man es monatlich. Für immer Weihnachten. Denn Drei schenkt dir auch nach den Feiertagen monatlich die halbe Grundgebühr in den aktuellen Weihnachtstarifen und dazu Top-Smartphones ab 0 Euro. Tarifdetails 3.at/xmas. Drei. Macht's einfach. Jetzt Heimtextilienwochen beim XXX-Lutz mit minus 22% auf viele Heimtextilien, Vorhänge und Matratzen. Unser XXX-Lutz. Was der alles hat. Schön ist, für mehr viel weniger zu bezahlen. Deshalb gibt's jetzt bei der Biberwochenaktion minus 25% auf alle Zahnprodukte inklusive Elektrogeräte. Auch im Biber Online-Shop, aber nur bis 2. Februar. Also lieber gleich vorbeischauen. Ausgenommen Tiefpreise. Alle Ausnahmen und Details auf biber.at. Biber, das Leben ist schön. Zu Hause. Kika holt die Black Week nach. Und damit wird der Jahresbeginn richtig günstig. Jetzt 35% Rabatt auf viele Möbel. Plus 20% Mehrwertsteuer geschenkt. Entspricht einem Nachlass von 16,67%. Schnell die besten Schnäppchen sichern. Gültig von der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung. Ausnahmen auf Kika.at. Freitag und Samstag bei Billa und Billa Plus. Minus 25% auf Käse und Margarine. Auch auf Aktionsartikel. Zum Beispiel Schärdinger Käse gerieben, diverse Sorten, 200 Gramm. Jetzt nochmal günstiger. Ab zwei Packungen nur je 1,34 Euro. Nur diesen Freitag und Samstag. Billa. Voll erleben. Details auf Billa.at. Der ORF ermöglicht folgenden Hinweis kostenlos. Ja, ja, das war die erste und die zweite Impfung. Ich habe keine Beschwerden gehabt und auch keine Corona, es hat mir nichts weg, keine Kopfweh. Jetzt habe ich mir die dritte Impfung auch geholt, kann nur empfehlen, holt es euch auch. Dritten Stich erhalten? Geschützt bleiben. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin. Initiative Österreich impft. Eine Mitteilung der Bundesregierung. FM4. Geburtstag. Locked inside the door. Klassiker aus Österreich, Grey Shadow mit Fast. Ihr hört den FM für Geburtstag mit Christoph Seppin im Studio für euch. Und eine Band, die wir seit Jahren liebend gern hier auf FM4 spielen, ist Kari Kari. Wir erinnern uns etwa an die großartige FM4 Radio Session im Dezember. Kari Kari gemeinsam mit dem ORF Radio Symphonieorchester live auf FM4. Und heute an unserem Geburtstag wollen wir von der Band wissen, ob sie sich noch an den Special Moment erinnern können, als ihre Musik zum ersten Mal im Radio gelaufen ist. Kari Kari Sänger und Gitarrist Alex Köck vermutet, es könnte auf FM4 gewesen sein. Ja, das wird bei dieser sagenumwobenen Radiostation gewesen sein. Und ich glaube, mein Moment war, dass ich einmal in ein Auto eingestiegen bin und so quasi die Zündung umgedreht habe und FM4 ist halt angegangen und dann war gleich unser Song. Und das war so, wow. Ja, und Alex Köck von Kari Kari gebührt außerdem jede Menge Ehre. Er hat in seinem Leben nämlich schon richtig gekämpft für FM4. Ich würde sagen, so richtig, wo ich für FM4 gekämpft habe, war während meinem Zivildienst. Da war ich nämlich Transporter im Krankenhaus, also so Betten schieben. Und da waren wir 6 Zivildiener und irgendwie 6 Hauptberufliche. Und die Hauptberuflichen wollten halt immer Krone Hit hören. Und ich halt nicht. Und jetzt halt in so einem kleinen Kammerl, wo wir gewartet haben, jetzt im Radio-Game. Und es war der volle Kampf, weißt du, wie so ein Thermostatkampf. Immer wenn sie rausgehen bin, habe ich FM4 eingestellt. Und dann kann ich mich erinnern, um 2 am Nachmittag war halt Unlimited, genau. Und das war so richtig, ich habe richtig auf dem sein Gesicht gesehen, what the fuck, weißt du, was passiert jetzt? Das Normale ist schon irgendwie zu viel für ihn. Und dann war irgendwie so eine Stunde lang halt einfach nur Elektro und Ding und ja, sein Leben nicht packt. Und es war aber ein großer Moment für mich. Und für alle, die sich darüber gerade auch streiten, welchen Sender man am Radio einstellt, hier ein Grund mehr, heute FM4 zu hören. Wir feiern den ganzen Abend, die ganze Nacht hindurch unseren Geburtstag mit euch. Just to love some river. Dope Lemon hier mit dem Rose Pink Cadillac. Und jetzt wird hier beim FM4 Geburtstag neu im Radiogerät drin. Hier wird es gleich ganz wolkig. Hier übernimmt gleich der Cloud Pop. Die großartige Verifiziert wird nämlich in wenigen Minuten ein exklusives Live-Set für uns spielen. Ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, ihr doch auch. Cancellation at the Last Supper. Oh, you prepared us such an exquisite feast, he said. Now what do you call it when every part of the bird is used? Out past the useless farm and the parking lot, where the palm trees stoop to kiss the bishop's ring, with the alley cat singing and the hidden buzzer that says ocean instead of the sound of your phone ringing. In and ringing. Tintoretto, it's for you. For you, the ceiling's on fire, and the contract is binding. Your little one's sick at the sight. Insert three syllables here at night. They drop you from a great height into a war that you were born to lose. For you, do you remember the mythic beast? Do you remember the sound of it singing? Ring the steel bell, I don't feel well. I confess I don't feel much like singing. This tune's got three words, ding ding ding. Now repeat after me. Es ist 18 Uhr, hier sind die Schlagzeilen. Putin fordert im Gespräch mit Macron erneut Sicherheitsgarantien und der Energiekostenausgleich kommt. Hier ist Jenny Johnson mit den FM4 News. The presidents of Russia and France have agreed on the need for a de-escalation of the Ukraine crisis as Russian troops remain massed across the border. In a phone call, Emmanuel Macron told Vladimir Putin that Russia needed to respect the sovereignty of its neighbors. According to reports, Putin said he had no plans for an offensive. The BBC's Caroline Davis has this update from Moscow. In what was described as a lengthy call, there was one main topic of conversation, Russia said, its security concerns. While President Putin reiterated that he would carefully study the written US responses, he also highlighted that many of Russia's key concerns had not been addressed, including NATO expansion. Russia has repeatedly argued that that is a security threat. NATO and the US have always emphasized that the alliance is a defensive one. Diplomacy continues. Presidents Macron and Putin agreed to remain in close contact. To Austria, and the government has announced a 1.7 billion euro compensation package to help consumers and businesses deal with high energy costs. Almost all households look set to receive a one-off payment of 150 euros, and those on low incomes, such as people who are unemployed, will receive an additional 150 euros to help with the rising cost of living. The UN's World Food Programme says large numbers of people in Ethiopia's Tigray region don't have enough to eat. Aid agencies face severe challenges in delivering supplies to the area, where government forces have been fighting rebels for over a year. The WFP says no food convoy has reached the area since last month. Spokesman Thompson Pieri. Severe hunger is tightening its grip on northern Ethiopia. After 15 months of conflict, almost 40% of Tigrayans are suffering an extreme lack of food. Meanwhile, across all three conflict-affected regions of the north, an estimated 9 million people are in need of humanitarian food assistance. To Italian politics, and after five parliamentary votes, there's still no progress on electing a new president for the country. MPs have been trying since Monday to come up with a successor to Sergio Mattarella. Two ballots are to be held every day until there's a result. The presidency comes with a seven-year mandate and has considerable powers to resolve political crises. Weekend weather changeable with rain and snow showers. The south will have drier conditions and most of the sunshine. Stormy conditions on Sunday. Highs tomorrow between 0 and 8. On Sunday between 3 and 12. Thank you very much, Jenny Johnson. FM4. You've reached your destination. You've reached your destination. Wir feiern mit euch. Geburtstag. Geburtstag. Im Radio. Und online. Yes, sir. Und ich sag's euch, jetzt wird's ganz großartig. Jetzt ist es Zeit für die nächste Live-Session hier. Auf unserer FM4 Geburtstagsbühne, da steht jetzt schon verifiziert. Hallo, verifiziert. Kannst du mich hören eigentlich? Checken wir mal das. Hallo. Wie geht's dir heute? Alles Gute zum FM4 Geburtstag. Ja, alles Gute. Dankeschön. Wenn die Leute jetzt gleich dein Set hören, wie sollen sich die jetzt vorbereiten, wenn sie daheim vielleicht rumsitzen? Gibt's ein Dresscode oder einen Drink, den man trinken soll oder so? Ja, Jogginghose ist immer gut und die beste Kombi eigentlich Prosecco und Jogginghose. Großartig. Also rein in die Jogginghose und jetzt kommt das Set von Verifiziert. Viel Vergnügen live am FM4 Geburtstag. Golf oder Citybike, spät in der Nacht, Flight Mode vor im Kreis, schlaflos in der Stadt, Straße leer, Lichter hell, alles zieht vorbei, für immer wach, weiß nicht mehr, viel zu schnell, was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Ich fühle nichts, sag was du denkst, die Stadt so leer, mein Herz so schwer, steig in den Golf, kein Ziel, egal, fahr schnell, die Sicht verschwimmt nochmal, tut so weh, ein Facing Call und dann willst du mich nicht mehr sehen, hab ganz vergessen, wie es ist, alleine nachts nach Haus zu gehen, die Batterie schon wieder leer und mein Herz schon wieder schwer, wo kommen all die Sad Vibes schon wieder her, Golf oder Citybike, spät in der Nacht, Flight Mode vor im Kreis, schlaflos in der Stadt, Straße leer, Lichter hell, alles zieht vorbei, für immer wach, weiß nicht mehr, viel zu schnell, was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Nachts liebst du mich, doch untertags meldest du dich dann wieder nicht, steig in den Golf, kein Ziel, egal, fahr schnell, die Sicht verschwimmt nochmal. Hab deinen Anruf nicht gesehen, frag, kommst du heute noch zu mir? Handy lautlos, neuer Standort, hab's bis heute nie kapiert. Regentropfen auf der Haut, hör wieder barfuß am Klavier. Hab die AirPods drin, so laut und male Rosen auf Papier. Golf oder Citybike, spät in der Nacht, Flight Mode fahr im Kreis, schlaflos in der Stadt, Straße leer, Lichter hell, alles zieht vorbei, für immer wach, weiß nicht mehr, viel zu schnell, was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Dankeschön. Hallo FM4. Happy Birthday. Ich bin hier mit Sky Farmer an meiner Linken und Food for Thought an meiner Rechten. Der nächste Track ist produziert von Florida Juicy und heißt SOS. Gehen aus deinen Augen so hell, weil kein Stern mehr scheint. Alle Lichter gehen aus deinen Augen so hell, weil kein Stern mehr scheint. SOS, nur wir zu zweit und das Schiebedach auf, mach die Augen zu. SOS, Lichter gehen aus. Fenster tanke 1190. All I need. Fahren auf dem Berg, Symphonie. Gläser aus Kristall, sehr kalt. Aussicht über Wien. Gläser aus Kristall, sehr kalt. Machen uns kaputt. SOS. Rolle im Leerlauf mit der Zeit. Schon glitzert auf meiner Haut. Nicht allein, sondern zu zweit. Auch steckt hoch zur Decke rauf. Im Leerlauf mit der Zeit. Butterflies in meinem Bauch. Nicht allein, sondern zu zweit. Zweit. Alle Lichter gehen aus. Deine Augen so hell. Weil kein Stern mehr scheint. SOS. Nur wir zu zweit und das Schiebedach auf, mach die Augen zu. SOS, ich drück. SOS, nur wir zu zweit und das Schiebedach auf. Dankeschön. Vorher bei der Herfahrt im Taxi musste ich schmunzeln, weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich vor genau 3 Jahren beim FM4-Geburtstagsfest in der Otterkringer Brauerei die Backstage-Bereiche für die Artists aufgebaut habe und beim FM4-Stand gearbeitet habe. Jetzt stehe ich da und vor 2 Jahren hat es meinen ersten Song im Radio gespielt. Und auf welchem Sender, wenn nicht auf FM4? Der nächste Song heißt Butterflies, produziert von Zäpfel. Wolkengrau, Hose weiß, Augen blau, Schuhe nice. Baby, wow, bist du echt meins. Kann's nicht glauben, schau, er träumst. Du rockst die High Fish Nikes. Hast ein Interview mit Weiß. Machst Graffiti Street Style. Armer trifft uns mit dem Pfeil. Du sagst, ich bin deine Frau. Ich sag, dass ich dir vertrau. Was hast du dir angeschaut? Bilder von mir in der Cloud. Wird heute noch passieren? Wolkengrau, Hose weiß, Augen blau, Schuhe nice. Baby, wow, bist du echt meins? Kann's nicht glauben, schaue twice. Wenn du kommst, Butterflies in meinem Bauch, Butterflies. Wenn du kommst, Butterflies in meinem Bauch, Butterflies. SMS von dir, Girl, du bist so wunderschön. Würde so viel dafür tun, um dich heute noch zu sehen. SMS von mir, Boy, du bist so wunderschön. Lass uns Schwedenplatz treffen und zusammen nach Hause gehen. SMS von dir, Girl, du bist so wunderschön. Würde so viel dafür tun, um dich heute noch zu sehen. SMS von mir, Boy, du bist so wunderschön. Lass uns Schwedenplatz treffen und zusammen nach Hause gehen. Wolkengrau, Hose weiß, Augen blau, Schuhe nice. Baby, wow, bist du echt meins? Kann's nicht glauben, schau it twice. Wenn du kommst, Butterflies in meinem Bauch, Butterflies. Wenn du kommst, Butterflies in meinem Bauch, Butterflies. Dankeschön. So, jetzt wird es ein bisschen kitschig. Die nächsten zwei Songs sind nämlich, glaube ich, die emotionalsten Songs, die ich bis jetzt released habe. Der nächste Song heißt Stromausfall, produziert von Florida Juicy. Aufgewacht, Chick geraucht, Fensterglas angehaucht, Finger malt, Blumen drauf, Hauch verblasst und Rauch steigt auf. So geschlaucht, Handy aus, Augen trocken, Rachen auch. Stromausfall und ich hab Kerzen, doch kein Feuer da. Bin traurig, aber das ist okay. Viele Bilder, obwohl ich nichts sehe. Lass die Augen einfach zu, wo ich stehe. Lass die Augen einfach zu. Nur ich, sonst nichts. Endlich allein. Endlich nur ich. Bin endlich da. Nur ich, sonst nichts. Endlich bin endlich allein. Kletter immer weiter auf die Leiter mit Sprossen aus Messern. Mir wird immer schlechter. Es regnet, das Wetter für mich immer besser. Dunkelroter Regenschirm, Rosen trocknen über mir. Kalt, zu kalt, die Heizung war wieder aus der Haut. So fühle ich mich so. Who am I? Alles gerade so slow. Nur ich, sonst nichts. Endlich allein. Endlich nur ich. Bin endlich daheim. Bin endlich allein, endlich nur ich, bin endlich daheim, bin endlich daheim, bin endlich Dankeschön. So, ich glaube, es wird jetzt Zeit für ein paar Sad Vibes. Also holt die Taschentücher raus. Und es wird Zeit für ein paar Sad Vibes. Und es tut mir leid, dass es nicht so bleiben kann, wie es war. Dankeschön. Ein Riesenapplaus an dieser Stelle an die beiden Impro-Gods. Skyfarmer an den Keys, Food for Thought an der Gitarre. Genug geheult. Der nächste Song heißt Hol dich ab. Produziert von Food for Thought und Florida Juicy. Schon zum letzten Song. Ich möchte mich aber nochmal vielmals bei FM4 bedanken. Happy Birthday. Und auch an alle HörerInnen, der Song, der als nächstes kommt, nämlich Chick, hat es nämlich dank euch in die FM4-Charts geschafft. Und darüber bin ich sehr glücklich. Der letzte Song, Chick, produziert von Florida Juicy und Food for Thought. Ich bin noch ein bisschen high, Strom in meine Light. Schuhe sind zu eng, alles zieht an uns vorbei. Heute schlaflos und morgen allein. Tiefgarage minus eins, steck in ein Auto ein. Von hoch zu 102, Kilometer weit. Heute schlaflos und morgen allein. In der Stadt im Morgen frei, du auch. Fahr zu Tank 102 und auch. Guluas in unserem Chat voll. Den Standort, doch keine Antwort. Die Sonne geht auf, wieder in Golden Hour. Sind im achten Stock und mein Wellness ist sauer. Heute auf Dach und morgen allein. Setz mich auf die Couch, schalt die Switch wieder ein. Auf Scherben aus Schott und aus Asche. Ein Meer aus Blut, Dreck und glaub ich bin noch ein bisschen rein. Ich rum in meine Leine. Schuhe sind zu eng, alles zieht uns zu. Garage minus eins, steck in ein Auto ein, von hoch zu 102 Kilometer weit. Heute schlaflos und morgen allein. Die Kirchglocken läuten, ich rauch und ein Chick, verliert die Kontrolle am Dach und es blitzt. Die Raben, sie fliegen so schnell ins Licht. Du nimmst meine Hand und sagst, girl, komm jetzt mit. Es fängt an zu regnen, die Jacke wird nass. Ich kann nichts mehr hören, spür nur den Bass. Sieh mein Handy leuchten, du fragst, was ich mach. Schießt im Pfeil in mein Herz und ich lieg wieder wach. Auf Scherben aus Schutt und aus Asche, ein Meer aus Blut, Dreck und ich glaub, ich bin noch ein bisschen high. Schrumm in meine Leid, Schuhe sind zu eng, alles zieht an uns vorbei. Heute schlafen wir so morgen allein. Tief Garage minus eins, steck in ein Auto ein, von hoch zu 102 Kilometer. Glaub, ich bin noch ein bisschen high. Die Schuhe sind zu eng, zieht an uns vorbei. Heute schlaflos und morgen allein. Tiefgarage minus eins, von hoch zu 102. Heute schlaflos und morgen allein. Heute schlaflos und morgen allein. Danke, FM4. Na, wie großartig war denn das? Musik aus der Zukunft da in eurem Radio FM4 drin und verifiziert, die diese großartige Live-Session auf unserer Geburtstagsbühne gerade gespielt hat. Die kommt uns jetzt auch natürlich gleich im Studio besuchen und wir wollen da noch ein bisschen abhängen. Walter mit Will You Be im CFCF Remix hier im FM4 Geburtstag mit Christoph Seppin und verifiziert in eurem Radio FM4 drin. Oh yeah. FM4 Geburtstag. Wir feiern mit euch. Im Radio. Verifiziert doch hier jetzt im Studio, was war das für ein Set? Wird's dir getaugt? Ja, gut. Ja. Währenddessen weiß man nie, was passiert. Ich freue mich schon, das anzuschauen. Ist sicher ganz anders, als ich denke. Es hat so gut ausgeschaut. Ich habe hier dieser Fernseher, den wir da drin hängen haben, der hat das ganze Set so gezeigt. Es hat so High-Quality-Production ausgeschaut. Siehst du, das ist der Vorteil, wenn man ein Geburtstagsfest nicht irgendwie so in der Ottakringer Brauerei oder in der Arena oder so macht, dann hat man mehr Budget. Stimmt, praktisch. Wie ist denn das bei dir, wenn du so raufgehst auf die Bühne? Hast du noch so, also bist du relativ schnell eingegroovt dann in dein Set auch jetzt gerade gewesen? Oder hast du schon so Momente, wo du... Ja, also bis jetzt, was auch generell, also ich hatte jetzt erst insgesamt, das ist jetzt mein dritter Live-Auftritt gewesen, aber so generell auch bei Interviews ist es immer so, dass ich kurz davor extrem nervös bin und anfange zu schwitzen und währenddessen bin ich irgendwie eh schon mit dem Kopf ganz woanders. Also ich merke irgendwie gar nicht, dass es jetzt gerade passiert. Ich habe irgendwie gar keine Zeit, aufgeregt zu sein, sondern genieße es dann eher und denke mir, ich mache das Beste draus. Was meine Worst Fear ist, wenn es so um Interviewsachen geht und sowas. Mhm. Und ich hoffe nicht, dass ich dir da jetzt einen Flow ins Ohr setze. Ich denke mir immer, was ist es, wenn ich so nervös bin, dass ich meine Stimme verliere? Mhm. Und dann bin ich so, ja, okay. Ja. That would be the nightmare halt einfach. Also stimmt, auch beim Live-Performen, oder? Oder halt einfach Instrumental lauter drehen. Wir müssen über FM4-Standarbeiten reden, weil du hast das ja gerade erzählt während dem Set. Voll. Was können sich Leute darunter vorstellen, beim FM4-Stand zu arbeiten? Ist das wirklich so schön, wie alle glauben? Wow, also ich muss sagen, das hat sich niemals wie Arbeit angefühlt, sondern es war immer einfach nur Fun and Friends, weil irgendwie gefühlt, also bis jetzt alle, die ich bei FM4 kennengelernt habe, eben damals als ich beim FM4-Stand gearbeitet habe, sind alle Menschen so wholesome. Es ist, glaube ich, das wholesomste Arbeitsklima, was man sich vorstellen kann. Jetzt mega schleimen, aber I mean it, ist auf jeden Fall richtig nett und funny und man trifft halt auch auf Leute, die man sonst nicht treffen wird. Das ist voll schön irgendwie. Ja. Wholesome ist eine echt schöne, nette Beschreibung. Aber keine Sorge, das Marketing-Department hat hier keinen redaktionellen Zugriff. Also du kannst auch ernsthaft sein. Ich finde die auch sehr wholesome. Ja, schon. Ja, schon. Ist wirklich schön. Was ich auch super finde, wir haben einen Musikgeschmack, einen ähnlichen Musikgeschmack. Ich habe nämlich dein Gästezimmer durchgeschaut, das du für uns gemacht hast vor einigen Wochen. Und du bist Fan von einer Interpretin, von der ich auch unglaublicher Fan bin. Und die würde ich jetzt gerne mit dir gemeinsam anhören. Das ist eine Musikerin namens The Blossom ein Lied namens Hardcore Happy. Das ist, glaube ich, mein Lieblingslied vom letzten Jahr gewesen. Mhm. Und wir quatschen jetzt gleich mehr mit Verifiziert hier am FM4 Geburtstag. Aber hier ist The Blossom davor. Hardcore happy. The night, the day, just slips away, and I'll Die großartige The Blossom hier mit Hardcore Happy am FM4 Geburtstag. Mit verifiziert hier bei uns im Studio. Wie stehst du eigentlich zu so, wenn man bei Partys ist und die Leute wollen so Spiele spielen? Als Zeitvertreib? Ja, es kommt drauf an, welche Spiele. Bist du, ja? Warte, ich habe hier irgendwas vorbereitet. Hier steht Spiel verifiziert. Warte, ich drücke da mal drauf. Das große FM4 Geburtstagsquiz mit verifiziert. Okay, es ist eh nur ein Quiz. Du musst keine Rezepte freestylen, wie davor. Ja, ich glaube, es ist alles chillig. Pass auf, ich habe hier, mir sind hier 10 Fragen zugesteckt worden, die sich irgendwie mit FM4, die mit FM4 was zu tun haben, aber auch mit deiner Musik auf FM4. Und ich würde dir jetzt stellen. Ich hoffe, glaubst ich blamier du, mich nicht. Jetzt fix nicht, oder? Also ich könnte manche von denen auch nicht beantworten. Okay. Alright, machen wir mal. Frage Nummer 1. Auf welchem Platz in den FM4 Top 100 Jahrescharts 2021 bist du gewesen? So irgendwas zwischen 38 und 42? Es war noch besser als das. Aber ich finde das gut, dass du so humble bist und wholesome, wie Menschen, die beim FM4-Stand arbeiten. Platz 30 ist das gewesen. Oh, ups, danke. Aber mit welchem Lied, das warst du sicher? Chick. Ja, klar. Ja. In welchem Jahr ist FM4 gegründet worden? Oh, das weiß ich auch nicht. Kann ich jetzt nur schätzen. Ja. Dann sage ich 1990. Später, 1995. Ah, ja. Wie heißt die Plattform für Musik aus Österreich auf Radio FM4? Soundpark. Yes, correct. Und in welchem Monat bist du der Soundpark-Act des Monats gewesen? Im November. Yes, stimmt auch. Glaubst du, machst du Novembermusik? Ich glaube schon. Ja? Ja, ich glaube, es passt sehr zur dass kalten so, Jahreszeit. Ja, dass das so moody ist. Mit welcher Sendung startet FM4 in der Früh in den Tag? Mit der Morning Show. Correct. Wie heißt der Hund von Morning Show-Moderator Stuart Freeman? Das ist eine Multiple-Choice-Frage. Heißt der Moritz, Maxi oder Mini? Moritz, Maxi oder Mini? Maxi. Hey, korrekt, voll gut, du kennst dich ja voll gut aus. Wie heißt die FM4-Sendung am Mittwoch um 22 Uhr, in der es vor allem um schwere Gitarrenriffs, düstere Sounds und teuflische Abgründe in der Musik geht? Ah, oh, shit, das weiß ich jetzt nicht. Bist du sicher? Magst du? Nee. Nein, ich weiß es leider nicht. Es heißt wie ein Lied von Naughty by Nature. Ich passe. Es heißt House of Pain. Ah, fuck. Welches dieser drei Objekte hat es schon einmal im FM4-Shop zu kaufen gegeben? Einen Rasierapparat, eine Nagelfeile oder einen Nasenhaartrimmer? Das hätte ich auch nicht gewusst. Ich glaube, einen Nasenhaartrimmer. Korrekt, was? Ja. Woher weißt du das? Ja. Und du kennst House of Pain nicht? Nee, das habe ich, glaube ich, mal gehört. Okay. Alright, lustig. So Pub-Quiz-Fragen eigentlich. Ja. Wie heißt das legendäre FM4-Pärchen, das ihre partnerschaftlichen Probleme zum Gaudium der FM4-HörerInnenschaft öffentlich auslebt? Heißen sie Vanja und Gerd, Sonja und Bernd oder Monika und Bert? Monika und Bernd. Fast, sie heißen Sonja und Bernd. Fast. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wie hat dir dieses Quiz gefallen? Sehr schön war es. Ja, wirklich, großartig. Damit hast du gewonnen. Ich bin draufgekommen, ich habe keinen echten Preis gehabt. Nein. Aber ich habe mir hier vorher Coca-Cola-Kaugummis gekauft. Du kannst, ich habe 3 Packungen, du kannst eine davon haben. Ich nehme gerne eine, danke schön. Ja. Was ist die beste Kaugummi-Geschmack? Ich finde eigentlich Pfefferminz am geilsten. Ja, aber diese Zimt-Kaugummis können auch was, diese roten. Ich glaube Red Pepper oder vor so. Vor Jahren, als man die noch nicht in Österreich kaufen können. Also ja, gut, vielen Dank verifiziert für dieses schöne, ich finde du warst eh sehr gut in diesem Quiz. Dankeschön. Noch mehr spitzenmäßige Musik in dieser Stunde. Jordana gemeinsam mit Magdalena Bay und Push Me Away. Und verifiziert ist auch immer noch im Studio hier. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Was bist du so Homeparty-mäßig? In welchen Räumen hängst du am liebsten ab? Ich bin dann am Anfang immer eher so auf der Couch. Mhm. Und dann, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, eigentlich nur mehr am Dancefloor, wenn es einen gibt. Ja, voll. Bist du nicht so ein Küchen-Herumhängmensch? Ab und zu mal, aber ich bin auch gern die, die dann die Musik übernimmt und Trash-Partys anreißt. Großartig. Was sind die Go-To-Songs, die du dann immer... Was ist dein Opener? Dein Standard-Opener? Opener? Schwierig. Also ich spiele immer gern DJ Schinkensuppe. Ja, sehr gut. Dann Believe von Cher natürlich. Ein Klassiker. Ja, und generell rutsche ich dann gerne in diese Eurodance-Sachen. Nein. Sollen wir irgendeinen Eurodance-Track jetzt hören? Das wäre jetzt arg, oder? Das, ich glaube, es geht geil, sich aus, oder? Aber ich glaube, Cher können wir nicht. Ich glaube, dann regen sich Leute auf, wenn ich Believe. Es ist zu früh noch, oder? 18:40. Ja. Sollen wir echt Cher Believe spielen? Der erste richtige Autotune-Song, wo Autotune beabsichtigt war, soweit ich weiß. Du hast recht, ja. Mhm. Weißt du was? Wir spielen es einfach. Und wenn sich niemand aufregt, dann lassen wir es auch einfach. Perfekt. Ja, finde ich auch. Das hat mich noch interessiert. In Chick redest du über Switch-Spielen. Hast du ein Switch-Lieblingsspiel gerade? Ja, Animal Crossing. Immer noch? Ist so immer noch einfach das Game, wo man am ehesten reinflüchten kann. Also in wholesomeste Welt überhaupt. Ja. Und aber wenn es um Story Games geht, dann Zelda. Ja. Breath of the Wild. Ja, that's it. Du weißt, du kennst dich echt, du hast nicht nur den besten Musikgeschmack, auch sehr guten Games-Geschmack. Ich kenne mich aus. Okay, schauen wir in die Zukunft nochmal kurz, was wird 2022 so von dir zu erwarten sein? Ja, also es wird auf jeden Fall viel Musik rauskommen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich gar keine fixen Pläne habe. Mhm. Vielleicht gibt es ein Album. Wahrscheinlich gibt es eine EP. Auf jeden Fall wird es Singles geben. Aber was Fixes kann ich da noch gar nicht verraten, leider. Und vielen herzlichen Dank, verifiziert. Magst du das nächste Lied jetzt anmoderieren? Dankeschön. Happy Birthday, FM4. Der nächste Song heißt Believe von Cher. Philipp, was müssen wir über dieses Lied wissen? Das war jetzt on air, das weißt du, gell? Erstes Autotune-Lied, das es jemals gegeben hat. Genau, verifiziert hat es hier gerade erzählt. Ist Cher eine wahre Visionärin? Ja. Dann, ja, gut. Was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt nochmal... Hey, wisst ihr was? Toxische Pommes kommt jetzt gleich vorbei. Juhu, yippie! Okay, gut. In wenigen Minuten ist es soweit. Oh, zum Libro, da musst hin. Hier gibt's Ös zu Fasching. Oh, zum Libro, da musst hin. Jetzt hör gut hin. Jetzt bei Libro. Fünffach Ös beim Kauf von Faschingsschminke und Faschingskostümen sichern. Aber nur für Ü-Mitglieder. Dein österreichisches Unternehmen. Libro. Da musst hin. Du willst eine praxisorientierte und zukunftssichere Medienausbildung? Besuch uns am virtuellen Open Campus Day der SAE Wien am 29. Jänner. Informiere dich von zu Hause aus über die Studiengänge Game, Animation, Audio, Film, Web, Content Creation und Music Business. Schau vorbei am 29. Jänner von 11 bis 16 Uhr. Wir freuen uns auf dich. SAE.edu. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte? Ich hätte gern einen sicheren Job. Mit tollem Team und extra Fortbildungsmöglichkeiten? Ja, bitte. Aufstiegschancen dazu? Das wäre super. Kommt sofort. Ein Job ganz nach deinem Geschmack. Bewirb dich jetzt auf mcdonalds.at/karriere. Einen Monat wieder. In ihrem neuen Businessplan ist Weihnachten ein Leben lang, denn nur drei schenkt ihnen monatlich die halbe Grundgebühr in den aktuellen Business-Weihnachtstarifen. Und dazu Top-Smartphones wie das Samsung Galaxy A52 S5G ab 0 Euro. Tarifdetails 3.at/business. 3 Business. Macht's einfach. Der Sale ist schon voll im Gang. Da sagen wir, get moving! Und zwar zu Hermes. Holt euch mehr Sport für weniger Geld. Beim Sale. Mit vielen Artikeln und bis zu -50% vom Startpreis. Und jetzt spart ihr zusätzlich die Mehrwertsteuer. Sogar auf Sale-Artikel. Das entspricht einer Reduktion von 16,67% vom letztgültigen Verkaufspreis. Ausnahmen und weitere Infos auf Hermes.at. Get moving. Hermes. Der Startpreis ist der vom Hersteller unverbindlich empfohlene Verkaufspreis. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. So riecht sehr reifer Glundner Käse. So die Gummistiefel von Herbert und so alter Brathering. Boah. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn die Nase zu ist. Für alle anderen Momente gibt es Otrivin Menthol. Otrivin Menthol sorgt für eine freie Nase dank Xylometazolin. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker. Super Sale für die Helden von heute. Mediamarkt startet den größten Technikabverkauf Österreichs. Mit verrückten Angeboten wie dem Samsung 55 Zoll 4K QLED TV um nur unglaubliche 799 Euro. Super Sale, jetzt bei Mediamarkt. FM4 Geburtstag. Wir feiern mit euch. Im Radio. This is my island in the sun. But you say that everything is yellow. You are at the right place, baby. FM4. Granada? Wer bekommt den FM4 Award beim Amadeus 2022? Wunschpecht? Das Paradies, wenn du die Augen schließt, wenn du siehst. Die 20 Nominierten stehen fest. Araou Lisa. Du bestimmst, wer gewinnt. Shark Tank? Der FM4 Award. Wähle deinen österreichischen Lieblingsact auf fm4.orf.at. FM4. Es ist 19 Uhr, hier sind die Schlagzeilen. Gespräche zwischen Putin und Macron über die Ukraine-Krise. Und Australien plant Großinvestitionen zum Schutz des Great Barrier Reefs. Das ist Jenny Johnson mit den FM4 News. The presidents of Russia and France have spoken about the need for a de-escalation of the Ukraine crisis as Russian troops remain massed across the border. In a phone call, Emmanuel Macron told Vladimir Putin that Moscow needed to respect the sovereignty of its neighbors. Meanwhile, Ukraine's president Volodymyr Zelensky has called on the West not to create panic amid the Russian military buildup. The BBC's James Waterhouse is in Ukraine's capital, Kiev. I think some decisions by countries like the US to evacuate some staff from embassies has really irked the Ukrainian government. And I think when you've got countries like America talking about the imminent threat, you've got this continued fixation on the 100,000 or so estimated troops on the border. Inside Ukraine, all they are wanting to do is urge calm, because in their words, it plays into the hands of Russia. To Austria, and the government says it's looking into extending the validity of more than 300,000 coronavirus vaccine certificates, which are due to expire in February. Changes to the Green Pass mean that a second jab is only valid for 6 months rather than 9, but the coalition says it may delay implementing those changes to give people time to get their booster shots. The Australian government says it's going to spend more than €600 million to improve water quality and other issues concerning the Great Barrier Reef. Scientists have welcomed the money, but they warn that it doesn't tackle the main threat of climate change. Australia has often been criticised for not doing enough to stop coral bleaching caused by warmer seas. Dr. Jodie Rummer is a marine biologist. All of these efforts are toward improving water quality, a lot of the remediation for erosion. These are all problems that the reef is facing. But all of these solutions and all of these efforts are going to be all for naught if we're not addressing the main problem that the reef is facing, and that's the effects of warming that are coming with climate change. The death toll from Tropical Storm Anna has risen to at least 88 people across southern and eastern Africa. Madagascar has declared a state of disaster following a series of landslides and collapsed buildings. The region has been repeatedly struck by severe storms and cyclones in recent years, displacing large numbers of people. Weekend weather, changeable with rain and snow showers. The south will have drier conditions and most of the sunshine. Stormy conditions on Sunday, highs tomorrow between 0 and 8 degrees, then on Sunday between 3 and 12. Thank you very much, Jenny Johnson. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. FM4 feiert Geburtstag. Im Radio. I like it. Feiere mit auf FM4, all unseren Social Media Kanälen und FM4ORF.at. Genau, FM4ORF.at, das ist eine gute Website und da könnt ihr euch das hier, was hier passiert, nicht nur anhören, sondern auch anschauen. Oder ihr dreht einfach euer Radiogerät auf, was ihr höchstwahrscheinlich habt, sonst würdet ihr mich ja gar nicht hören. Oder geht rüber auf Social Media, wo die geschätzten KollegInnen heute fantastische Social Media, sie nicken, während ich sage. Gut, hier im Radio gibt's auch allerlei schöne Sachen. Jetzt gleich hier die von euch zur Influencerin des Jahres gewählte toxische Pommes. Und ich, Christoph Sipin, bin auch noch am Start. Und wir machen allerlei Schabernack jetzt dann gleich. Und ich habe voll das gute Lied für euch. Hört euch das an. Denzel Curry ist zurück mit diesem unglaublichen Song namens Walkin. With my back to the sun, keep my head to the sky. Me against the world is me, myself, and I like daylight. Got in touch with my soul, trading softly on the path down the rockiest road. Life isn't ice cream without monopoly dough. The property grows in value, and rightfully so, I gotta have it. I see the way the people get treated is problematic. They ready to set us up for failure, it's systematic. But when I felt it, my eyes melted. The selfish are constantly profiting off the helpless. I never do my team green, make the team green like the Celtics. subjects. The ones that ain't making it overzealous, they show and tell us. Throughout history, earning cheddar, they form and break out nickel-plated chrome Berettas. The same old story in a whole different era. I'm watching massacres turn to running mascara. But anywho, for the pain, see what this henny do. So we can see what lies beneath as we pull up a swig of truth. The sun sets as I sip a few. The sky turns a different hue, farther from the color blue. The nighttime has arrived. I recline for the evening. I'm hawking down the next goal. The names ain't Steven. I started in a nightmare, so pinch me. I'm dreaming. I'm killing off my demons because my soul's worth redeeming. I told my cigarette, which I don't even smoke. Walking on this dirty ass road. Clear a path as I keep on walking. Ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home. They get Mickey's popping. Ain't no option for my partner, so they resort to scams and robbing. Take away stress, we ganja copping. Blow it all out, it's all forgotten. Keep on walking, ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home. They get Mickey's popping. Ain't no option for my partner, so they resort to scams and robbing. Take away stress, we ganja copping. Blow it all out, it's all forgotten. Walking with my back against the sun. I've been running all my life, that's way before my life begun. Since my birth and seconds on earth, I've been the first one to confront all of these cycles that get recycled, making it stifle while I stunt. Roll me a blunt so I'll forget it, but the details look so vivid. Went through a lot of shit in the last year, then I said fuck it, I'ma handle my business. I've been 180 to talk to one lady, she been regulating on how I feel. Describe it as raw and real. I'm dealing with all the ills. I'm tearing up like I'm on Dr. Phil. Ain't no use, you gotta walk. Ain't no use, you gotta walk. Who the fuck said stop the trap, bruh? Let a real nigga talk. I walk from the bitches, I walk from the friendship, I walk from some digits. Cause lately, my nigga, I'm feeling indifferent. I wish y'all the best and believe that I meant it. Sentence, run no sentence. Pray to God for repentance. Be the odds at all costs, so I won't share it with my infant. Way before he start crawling. Watch my sins keep balling. I just gotta stay focused. I just gotta keep walking. Keep on walking, ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home. Option for my partner, so they resort to scams and robbing. Take away stress, we ganja copping. Blow it all out, it's all forgotten. Keep on walking, ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home. They get Mickey's popping. Ain't no option for my partner, so they resort to scams and robbing. Take away stress, we ganja copping. Blow it all out, it's all forgotten. This is a cell called Sourfield. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certains are flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit. Less complex, more complete. Let's push more flow, please. Let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted. less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Let me let go. Blast from the past, what's so special? Ghetto in the universal. Rolling to the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the clones. Look at my scars, look at my bones. Look at my foes. More relief, more push, more you, more me. Yes, yes, understand how to earn. Can you tell me how to earn so I can begin to travel in my rubber land that you try rather than what's true to you, what's real. This is still all the marks from cars sitting on top of your car. We don't noise in the bar, let them know, no, no. More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Kate Tempest macht hier Druck gemeinsam mit Kevin Abstract, More Pressure. FM4 feiert Geburtstag. Ja, leibend. Wo? Na wo? Im Radio. Zum Beispiel im Radio oder auch auf FM4ORF.at oder auf den Social Media Kanälen von FM4 und eh überall heute, wo man sich das noch vorstellen kann. Christoph Seppin ist weiterhin für euch im Studio und ich bin nicht alleine. Ich freue mich sehr. Toxische Pommes ist auch im Start. Hallo. Hello. Wie geht's dir heute? Wie geht's dir jetzt hier am Abend? Du bist genau zur richtigen Zeit zu diesem zum FM4-Geburtstag gekommen, weil du bist der finale Gast. Wirklich? Ja. Oh Gott. Ja. Mir geht's gut. Ich bin extrem vollgefressen von Pizza. Darum, ich hoffe, ich rülp's nicht zu viel. Das ist okay. Das darfst du alles. Das kannst du alles machen hier. Ist in Ordnung. Okay. Wie ist denn das für dich so, der letzte Gast sein? Bei mir ist es manchmal, wenn ich bei Partys auftauche, denke ich mir so, ach fuck, jetzt haben alle schon sich ihre Freundeskreise gefunden und die hängen jetzt alle schon ab. Oh und mein Gott. Man steht dann irgendwie in der Ecke und ist so, okay, was mache ich jetzt hier? Vielleicht schaue ich mal in die Küche oder wie geht's dir dann? Es ist das schlimmste Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, dass ich kenne, weil ich meistens zu spät dran bin. Ja. Und eigentlich eben meistens einfach mich massiv verspäte und meine Freundinnen und Freunde das zum Glück mittlerweile wissen und sich jetzt auch verspäten und das wird dann so eine Endlosspirale, wer sich mehr verspätet. Ja. Das finde ich sehr gut. Ist es bei dir dann auch so, dass wenn irgendwas für 19 Uhr geplant ist oder sowas, sagen God die Leute zu dir so, hey, wir treffen uns um 18 Uhr, weil sie wissen, du kommst eine Stunde zu spät? Ich weiß nicht, das wäre mir noch nicht aufgefallen, aber vielleicht machen sie das und ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß, dass meine Mutter mir mal gesagt hat, als wir noch irgendwie verreist sind, so quasi, ja, dass der Flug halt früher geht, damit ich halt auch wirklich irgendwie halbwegs zurechtkomme im Packen und so weiter. Und dann ist der Flug halt später gegangen. Okay, dann weißt du es zumindest da. Wir finden es einfach beim Freundeskreis jetzt raus. Wenn ihr befreundet seid mit toxischer Pommes und ihr sagt immer falsche Uhrzeiten und die nicht stimmen, dann schreibt eine WhatsApp-Nachricht an 0664-828-4444. Dann machen wir so interaktives Ding jetzt hier. Alright. Wie geht's dir eigentlich? Du bist heute letztes Jahr im FM4 Exit Poll zur Influencerin des Jahres gewählt worden. Bist du da urstolz drauf? Urstolz, ich hab's ausgedrückt, meine Mama hat's eingegraben. Ja, wirklich? Nein, aber ich freue mich voll. Lustigerweise hat's mir mein Chef im Chat geschickt, so gratuliere, du bist die Influencerin des Jahres. Aha. Und ich finde es so nice, ich habe mich voll gefreut. Fühlst du da irgendeine Verantwortung auch, die du da jetzt hast? Wie hat Spider-Man gesagt? With great power? Comes great responsibility. Nein, stimmt. Keine Ahnung, fühle ich Verantwortung? Keine Ahnung. Ich fühle irgendwie ein bisschen Druck, schon. Ja. Würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich überhaupt keinen Druck fühle, irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwie was Sinnvolles aus dem auch zu machen oder was auch immer ich für sinnvoll erachte, keine Ahnung. Ja, das ist gut. Und wenn es sich mit sinnvoll nicht ausgeht, dann kann man auch bis dahin, bis was Sinnvolles einfällt, kann man ja auch viel Unsinn machen. Exactly. Gut, dann machen wir dann gleich noch ein bisschen Unsinn. Hier sind aber vorher die Yeah Yeah Yeahs mit Gold Line. Gold Line's gonna tell me where the light is. Gold Line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was wir sind bereits schon wieder und ja, wir haben jetzt hier so viel Spaß gehabt mit unserer, mit der Live-Kamera, die wir hier im Studio haben, die ein bisschen zeitverzögert ist. Wie findest du das? Haben wir absichtlich so gemacht, damit es noch mehr entertaining ist? Dass hä? Die, ach, ich glaube, die Frage. Ich auch nicht. Wie findest du das, dass das Video zeitverzögert hier stattfindet und dass man dann sich selbst zuschauen kann beim Reden? Ich finde es echt spooky, weil es ist ja sowas 3 bis 5 Sekunden verspätet. Ich finde es ja auch überhaupt unangenehm, wenn man entweder seine Stimme hört, wenn man unabsichtlich auf WhatsApp eine Sprachnachricht verschickt und sie dann halt eben anklickt und man hört seine eigene Stimme. Mhm. Man denkt so, fuck, ist das meine Stimme? Oder wenn man sich, oh fuck, jetzt sehe ich mich selbst in der Kamera. Das finde ich auch mega unangenehm. Ja, wie viel Verzögerung zwischen Audio und Video ist die beste Verzögerung, glaubst du, toxische Pommes? Wie viele Sekunden? Keine Ahnung. Ich glaube, es sind so 7 Sekunden. Okay. Weil da hat man genug Zeit, um dann so nachzudenken auch ein bisschen, bevor man sich dann Selbst hasst oder sowas. Ja gut, damit hast du die erste Frage hier von die ist schon richtig beantwortet. Wir haben Gott noch, sei Dank, kriege ich jetzt Geld. Ich habe noch eine Packung, ich habe so Coca-Cola-Kaugummis. Oha, ja, von Chupa Chups? Wie cool. Nein, von einer Marke, die ich nicht nennen darf. Von, es gibt sehr viele Anbieter von verschiedenen. Ja. Eine habe ich schon verifiziert als Gewinn gegeben. Vielleicht nach dem nächsten Spiel kann ich dir eine auch geben. Weil pass auf, wir haben da was vorbereitet. Hören wir mal, was das da ist. Das Live-Geburtstagsmeme mit toxische Pommes. Ein Live-Geburtstagsmeme hier für Radio FM4. Pass auf, wir haben hier so fünf. Hast du dieses Kuvert? Ich habe ein Kuvert bekommen, ja. Da steht toxische Pommes drauf und süße Sticker. In diesem Kuvert, da befinden sich fünf Karten. Und Alright. Da steht jeweils ein Begriff oben. Mhm. Und drei Karten davon musst du jetzt ziehen. Darf ich schon aufmachen? Und aus diesen drei Begriffen einen Geburtstagsgruß für FM4 formulieren. Gut, dass ich so spontan bin. Ja. Okay, ich mach mal das Kuvert auf. Okay. Was? Drei Karten? Du musst es so beschreiben wie bei Radio. Radio. Okay, es ist ein Kuvert in einem Format, das ich nicht kenne. Ja. Es ist halt ein Kuvert. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 so türkise Karten drin und es sind süße Katzen drauf. Okay. Nice, I love cats. Und ich glaube, du solltest diese Karten am besten per Zufallsprinzip rausziehen. Okay, also nicht ich tue sie mal mischen, okay? Ja, das passt. Sind so Postkarten quasi. Mhm. Okay, ich schaue nicht hin, ich tue es uns am Tisch und ziehe jetzt. Das ist echt gut, wie du das im Radio beschreibst. Mhm. Ja, warte, 1, 2. Ja. Zweite ist gezogen und die dritte. Okay. Und jetzt lies mal diese drei Begriffe vor. Okay, ich lese sie vor. Mhm. Der erste Begriff ist Konfetti-Regen. Okay. Wow, das G ist voll schön geschrieben. Das klingt wie ein Bilderbuchlied. Stimmt. Konfetti-Regen. Okay, das zweite ist Miau Miau. Das klingt wie ein Lied von Bibiza. Von Bibiza. Mhm. Oder, ja, meine Katze wird sich geehrt fühlen, wenn es einen Song über sie gäbe. Und der dritte Begriff? Topfentorte. Das klingt wie ein Voodoo Jürgens Lied. Oder wie, ja, oder wie ein guter, ich finde das wäre ein guter Instagram- oder TikTok-Name. Topfentorte. Warte. Das schauen wir gleich nach, ob es das schon gibt. Sonst ist ja gut, dass du. Deswegen bist du die Influencerin des letzten Jahres. Ja. Yeah. Wegen solchen Ideas. Okay, du hast jetzt ein Lied lang Zeit, dir daraus einen Geburtstagsgruß-Meme-Gruß für Radio FM4 zu überlegen. Okay, thank fuck. Ich dachte schon, ich muss es gleich machen. Nein, das wäre viel zu zart. Pass auf, ich habe hier ein Lied von Luke und Marco Klebauer. Das heißt, I have no friends. Nice. Was für ein trauriger Titel. Das ist aber nicht sehr geburtstagig. Ja. Gut, aber vielleicht klingt es ja glücklicher. Thank you. think about in the middle of the night, in the middle of the day. I don't wanna think about things I don't wanna think about in the middle of the night. I don't wanna think about it, I don't wanna think about it. I don't wanna take off my sunglasses. And everybody's unworthy, and everybody loves everybody else, and everybody takes off their sunglasses. Oh baby, oh baby, oh baby, I don't wanna fall into the pattern. Fantastische Musik von Ezra Furman, Take Off Your Sunglasses. Das Live-Geburtstagsmeme mit Toxische Pommes. Wie findest du das als Titel, das Live-Geburtstagsmeme? Zwei Anglizismen und ein deutsches Wort nur. Stimmt. Ach, Anglizismen, oh Gott. Ich denke mir jedes Mal so, ich verwende extrem viele Anglizismen. Mhm. Und dann eben, wenn ich zum Beispiel versehentlich bei WhatsApp auf Sprachnachricht, eigene Sprachnachricht abspielen klicke und mich selbst höre, ob ich 1000 Anglizismen verwende, denke ich mir so, girl, what the fuck? Und jetzt habe ich wieder einen Anglizismus verwendet. Ja, yeah, what the fuck, aber sehr cool. Radical. Also ich find, es wird immer ein bisschen awkward, aber gleichzeitig gibt es so viele gute Wörter im Englischen. Die wholesome zum Beispiel. Wholesome. Oder, ja. Awkward oder ist auch gut. Awkward ist sehr super. Oder? Ich weiß nicht, aber wholesome ist auch echt schön. Ja. Okay, glaubst du, wird das jetzt eher awkward oder wholesome, der nächste Moment? Schauen wir mal, oder? Okay, du hast drei Begriffe vorhin gezogen aus dem Kuvert. Und diese Begriffe lauten, was war das? Miau, miau? Das war miau, miau, Topfentorte und Konfettiregen. Okay, und aus denen machst du jetzt ein Live-Meme im Radio, beziehungsweise auch auf Social Media und auf FM4ORFAT. Yeah. Ja, ich dachte mir, nachdem ich so gut in Poesie bin, schreibe ich ein Gedicht. Und das geht so. Liebes FM4, zum Gewunsch... Nochmal. Ja. Liebes FM4. Sehwurscht, ich sehe nicht live. Zum Geburtstag wünsche ich dir viel Bier und viel Konfetti-Regen. Ja, das wäre ein Segen. Fuck! Miau, miau, miau, miau. Das war's. Wow. Bussi. Applaus. Gratulation. Das ist wirklich gut. Ich habe auch nicht gewusst, dass dieser Soundeffekt von einer Crowd, dass der wirklich, dass es so viele Leute sind. Hör das nochmal, weil das ist so, hey, alle im Studio applaudieren. Ja, alle. Sind alle da. Es ist eigentlich, wir sind eigentlich auf einem Konzert und es gibt kein Corona mehr. Yeah, yeah, fuck it. Und aber pass auf, das Problem ist, hier kommt Green Day. Oh, fuck. Oh. Oder bist du, ach so, wärst du happy über ein Green Day? Weißt du, was lustig ist? Ich höre nie Green Day, aber ich habe am Weg hierher Green Day gehört. Was hast du für ein Lied gehört? Murder City. Ja? Sollen wir das jetzt nochmal hören? Den finde ich eigentlich ziemlich geil. Den habe ich mit 13 immer gehört oder 14, keine Ahnung. Mhm. Und habe mich urpunkig gefühlt. Ich habe es gerade auf die Schnelle nicht da. Was sollen wir sonst von Green Day hören? Was gibt's sonst von Green Day? Oh Gott. Ja, wir können spielen. Wanna be an American Idiot. Nein, nein, nein, nein, das nein. Ist echt nicht gut, gell? Warte, wie geht's? Was ist mit Walking on us on the boulevard. Oh, broken dream. Warte, es gibt doch noch... hast du noch ältere? Ja, When I Come Around. Ja, das zum Beispiel. Das ist super, oder? Ja, let's do that. Das war mein erstes Album. Was war das erste Album, das du jemals gehabt hast? Toxische Ganz generell, Bonus. Das erste Album, irgendwie peinlich, aber Eminem. Eminem oder was? Ja. Ich habe auch gelogen, weil mein erstes Album war nämlich gar nicht von Green Day. Es war das Schlumpf-Album. Okay. Aber nicht mal das, wo die Schlümpfe schon diese Pop-Songs vertont haben, sondern das hat geheißen Vater Abraham und die Schlümpfe. Und sie haben so... God, that sounds religious. Es war ein bisschen so gospelig halt oder sowas. Ja, aber genug über mich. Hier ist Green Day, When I Come Around. Ich glaube, das ist ein urgutes Lied. Ich glaube auch. Okay, let's finden wir es raus. Searching for that someone that is beyond the crowd. Wie war dieser Ausflug zurück zu dem Boulevard of Broken Dreams jetzt, diese Reise in die Vergangenheit? Nostalgisch. Ja. Schön traurig. Ja. Erinnert mich daran, wie verpickelt ich war und unsicher. Ja. Und sad. Ja. Ja. Und wie geht's dir dann, also wie blickst du zurück? Würdest du einen Ratschlag geben an die Person, die du damals gewesen bist? Ja, nämlich, dass die Schule vorbeigeht und dass es so egal ist, so vieles, was in der Schule passiert ist später. Aber auf der anderen Seite habe ich immer noch Albträume von der Matura. Wirklich? Also irgendwie halt nicht, keine Ahnung. Irgendwo fand ich die Schule schon hart traumatisch. Schule war echt wack. Ja. Das ist ein guter Anglizismus auch, finde ich, wack. Stimmt, das auch. Es gibt auch kein deutsches Äquivalent, oder? Ja, rubbish. Ach so, das ist ja auch alles Englisch. Gut, wir machen uns ein paar Gedanken. Toxische Pommes und Christoph Sepin sind gleich wieder da. Der Sale ist schon voll im Gang. Da sagen wir, get moving! Und zwar zu Hermes. Holt euch mehr Sport für weniger Geld. Beim Sale. Mit vielen Artikeln und bis zu -50% vom Startpreis. Und jetzt spart ihr zusätzlich die Mehrwertsteuer. Sogar auf Sale-Artikel. Das entspricht einer Reduktion von 16,67% vom letztgültigen Verkaufspreis. Ausnahmen und weitere Infos auf Hermes.at. Get moving. Hermes. Der Startpreis ist der vom Hersteller unverbindlich empfohlene Verkaufspreis. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Falls Sie ganz verschwitzt haben, was ein Skigebiet ist, fragen Sie doch Ihren Stuhl im Eck und feiern Sie morgen Ihr Comeback am Stuhleck, dem mit Abstand besten Tagesskigebiet. Stuhleck, nah genug für jeden freien Tag. In Japan ist man überzeugt, dass der Darm die Basis für ein langes, gesundes Leben ist. Ein wichtiger Beitrag dafür ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Yakult Plus passt da perfekt dazu. Mit Ballaststoffen, Vitamin C und Chirotabakterien. Und es schmeckt köstlich. Yakult Plus. Jetzt probieren. Mit Sky X kannst du jetzt einfach alles sehen. Stream dir die besten Serien. Stream dir Hollywood-Blockbuster. Stream dir exklusiven Live-Sport. Stream dir einfach alles. Monatlich kündbar. Hol dir die Sky X Streaming-App. Sky X. Los! Die spannendsten Dinge im Leben beginnen mit einem Los. Mit einem Rubbellos. Zum Dahinschmelzen. Mit dem Rubbellos flüssiges Gold Plus bis zu 250.000 Euro und extra 100 Goldbarren gewinnen. Jetzt in Ihrer Traffic- und Annahmestelle. Rubbellos! Das bringt gute Laune. Der Wintersale in den Designer-Outlets Pandorf und Salzburg. So stylisch günstig war der Winter noch nie. Nicht verpassen. Die vielen neuen Angebote im Wintersale in den Designer-Outlets Pandorf und Salzburg. So macht Shoppen richtig Spaß. Alle Infos online. Der ORF ermöglicht folgenden Hinweis kostenlos. Kajo ohne Na. Kaberg ohne Star. Kakigel ohne Gorgel, ka Wiegel, ohne Wogel, ka Anders, ohne Gleich, ka Öster, ohne Eich. Du und ich ist Österreich. Lasst uns reden. Ihre Spende für mehr Dialog und Zusammenhalt auf lasstunsreden.at. Eine Initiative von Rotem Kreuz, Gesundheitskasse, Ärztekammer und ORF. FM4 feiert Geburtstag. Im Radio. Auf FM4, all unseren Social-Media-Kanälen und FM4ORF.at. I'm punishing myself with all your innocent lies. You're ready now to forget what we had. You better seal it tight before the memories go back. Between the devil and the deep blue sea, I saw you dancing with a girl. Toxische Pommes, du hast vorher erzählt, deine erste CD ist von Eminem gewesen. Yes. Jetzt hör mal, wer uns da jetzt gerade in den letzten Minuten kontaktiert hat. Hey yo, what's the dilly? Slim Shady. Checking out FM4 right now. Stay tuned. Oh my God. Urarg, oder? Oh mein Gott, ist das Marshall Mathers? Ja, sogar er, Slim Shady. Sogar er ist am Start heute. Damn. Und feiert mit uns Geburtstag. Im Radio auf FM4ORF.at und in allen Social Media Kanälen. Über was sollen wir noch reden? Bisschen über Eminem? Sure. Ja. Reden wir über Eminem. Du kannst das Lied Lose Yourself auswendig? Ich kann den ersten Verse oder den ersten, die erste Strophe kann ich auswendig. Ist es dir zu peinlich, das zu machen, das zu Kapul Karaoke mäßig da zu machen? Klar, gerne. Lied? Machst du wirklich? Let's do it. Hör mal. Look. If you had one shot, what opportunity to seize everything you ever wanted in one moment? Would you capture it or just let it slip? Yo, his palms are sweaty, these weak arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd oh so loud, he opens his mouth but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, blow, I said snap to reality, oh, there goes gravity, okay, weiter kann ich nicht. Okay. He's so mad, but he won't. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Toxische Pommes. Das war richtig fantastisch. to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity. The taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told. It unfolds, I suppose, his old partner. But the beat goes on. That it don't, that it don't. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment. Call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these guys damn food stamps don't buy diapers, and it's no movie, there's no Mackay. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the daughter caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot go. Auf unseren Social-Media-Kanälen haben sich Leute gerade richtig gefreut über diesen Mashup. Über Eminem? Ja, über Eminem und mit dir als, ja, also, nice. Ja, dieses Ding. Ich schreibe ihm mal auf Instagram, vielleicht will er eine Collaboration machen. Ich glaube, ja, das wird umgekehrt kommen. Ja, wird so, hey yo, check it out, this is Slim Shady, Toxic Pommes. Do you want to be featured on my next track? Wo ist mein Handy? Ich muss gleich nachschauen. Ja. Oh Gott, das wird noch aufregend. Gut, bevor du das machst, gibt es noch irgendwas, irgendeine Nachricht, die du an die FM4-HörerInnen hast? Ein Geburtstagswunsch, ein Geburtstagsgruß. Ein Geburtstagsgruß, würde ich sagen, machen wir regelmäßig PCR-Tests alle. Yay. Hey, gute Idee. Mal was Neues. Ja, okay. Ja. Ja, bewegende Worte. Ja, das sind große Worte. Gut, ja, was hast du sonst noch so vor in den nächsten Monaten? Was passiert da so? In den nächsten Monaten? Schauen wir mal, ich habe nächsten Monat Geburtstag. Stimmt, du hast im Februar Geburtstag. Genau, das ist... Wie ist das, ein Februarkind zu sein? Keine Ahnung, ich finde Jänner und Februar sind echt schlimme Monate. Es ist grau, kalt, es passiert nichts. Und irgendwie ist... Anfang Februar freue ich mich auf meinen Geburtstag und dann ist mein Geburtstag und dann habe ich massiven Stress und ja. Ich mag den Tag auch nicht besonders. Aber es ist irgendwie, dann hat man wenigstens was zu tun im Februar. Man hat was zu tun, genau. Man kriegt Geburtstagswünsche, manchmal sehr weirde Geburtstagswünsche auf Facebook von alten Geschichte-Professoren. Okay, alle blockieren am besten. Genau. Blocker, überhaupt gar nicht mehr auf Facebook gehen. Das ist ja, aber das brauche ich, um Geburtstage von anderen zu wissen. Das stimmt, dafür ist es da. Und kennst du die Geburtstage von deinen Friends? Niemanden. Ich kenne nicht mal die Geburtstage von Menschen in meiner Familie. Ach so, ja, ich habe nur eins, ich habe keine Freunde. Aber das Praktische ist, wenn man keine Freunde und Freundinnen hat, dann muss man auch niemanden zum Geburtstag gratulieren. Dann kann man auch Geburtstage nicht vergessen. Stimmt. Oh ja, das war jetzt ein bisschen ein Downer. Wir müssen irgendeinen so einen positiven Moment am Ende noch jetzt kreieren oder sowas. Hast du eine Idee? Nein, ich habe überhaupt keine Kreativität mehr. Was machen wir dann? Warte, ich habe ein Lied hier, das können wir einfach spielen. Das ist gut. Vielen herzlichen Dank, Toxische Pommes, fürs Reinkommen zu FM4 Geburtstag. Vielen Dank euch. Nochmal Happy Birthday auch dir. Happy Birthday auch euch. Und Happy Birthday allen Menschen, die auch gerade zuhören und so weiter. Und hier Geburtstag ist haben vielleicht. Ja, und vielleicht Geburtstag haben. Und alle, die auch nicht Geburtstag haben, fühlt euch trotzdem geburtsgetagt. Geburtsgetagt alles von Gute uns. Alles zum Nicht-Geburtstag. Hier kommt Fatboy Slim mit Praise You. Norman Cook, alias Fatboy Slim, feiert gemeinsam mit uns unseren Geburtstag. Praise ist es da gewesen. Nein, ist egal. Das passt voll zum Party-Spirit, wenn man da im Hintergrund redet. Finde ich gut. Möchtest du noch was sagen, Toxische Pommes? Hä? Möchtest du noch irgendwas erzählen? Nein, sorry, alles Gute, Happy Birthday. Okay, schönen Abend noch. Ist doch echt schön. Oh yeah. FM4 Geburtstag. Wir feiern mit euch. Im Ja, wir feiern da mit euch im Radio und auf FM4ORF.at und in unseren Social-Media-Kanälen und überall halt einfach, wo ihr euch das nur vorstellen könnt. Und ihr seid mit dabei schon den ganzen Tag, das ist echt eine spitzenmäßige Sache. Mich freut das sehr, alle, die hier sind, freut das auch sehr. Ich hoffe, dass das euch auch freut, dass wir da als FM4-Community da gemeinsam irgendwie zelebrieren können. Ein sensationeller FM4-Geburtstag ist das heute. Florence Amann, Voodoo Jürgens, Bibiza haben vorbeigeschaut und fabelhafte Live-Sets gespielt. Elias Hirschl ist da gewesen. Toxische Pommes auch sowieso. Wir haben uns im Studio gratuliert, aber wir sind noch lange nicht fertig mit dem Feiern. Die ganze Nacht geht's weiter mit dem FM4-Geburtstag. Wir haben uns die Frage gestellt, wie ihr oder MusikerInnen, die wir hier im Programm spielen, das erste Mal in Kontakt mit FM4 gekommen sind. Sophia Blender zum Beispiel, die fantastische Sängerin der Band Kalk, die seit dem letzten Jahr auch solo unterwegs ist. Als FM4 noch quasi in den Windeln war, war sie auch noch ein Baby. Und wir haben Sophia Blender nach ihren frühesten Erinnerungen mit FM4 gefragt. Lustigerweise geht es da eher um die Sound Selection. Die hat mir ein Freund geschenkt. Der ist der größte FM4-Fan. Der klebt überall Sticker hin und so. So hat er auch in unserer WG damals seine Sachen gekennzeichnet, die ihm gehören. Voll. Ja, von dem habe ich die FM4 Sound Selection geschenkt bekommen. Und die habe ich dann voll oft gehört. Das war, keine Ahnung, mit 14 oder so. Die gute alte FM4 Sound Selection. Schön, dass wir schon so früh musikalisch an Sophias Seite gestanden sind. Und weil es FM4 ja noch ewig geben soll und wird, hat Sophia Blender auch einen Geburtstagswunsch für uns parat. Ich wünsche FM4 zum Geburtstag, dass ihr weiterhin eure Leidenschaft auch für die lokalen Bands und MusikerInnen behaltet, weil das ist einfach echt cool. Und ich freue mich da auch voll, die anderen Bands einfach zu hören und Geschichten von ihnen zu hören und so weiter. Wir werden dich natürlich nicht enttäuschen, liebe Sophia Blender, hoffentlich halt. Und dir und euch allen da draußen weiterhin die interessantesten und besten MusikerInnen aus Österreich präsentieren, aber auch die interessantesten und besten überhaupt auf der Welt. Dazu zählt Sophia Blender jedenfalls auch selbst. Wir hören jetzt ihr Solo-Debüt aus dem letzten Jahr, ein ganz fantastisches Lied namens »Wie laut es war«. Stillgelegte Feuer aus dritter Hand können Jahre besetzen, sie drückt dich an die Wand. Still befohlene Sätze aus zweitem Mund, die niemand außer dir jemals zu hören. Kommt. in Steinbruch abgetragen war. Ich Zement in dein gefrorener Ansaug. Dachte ich, alles zerrinnt und du kommst als Fels zu mir. Dann können Straßen wieder Straßen sein. Niemand versteht, wie laut es war. Eine Zeitreise ist immer mit einem unkalkulierbaren Risiko verbunden. Doch es geht nicht mehr anders. Es kommt, wie es kommen muss. Der FM4 Labum Deluxe Geburtstags History Ultimate Megamix von Patrick Pulsinger. Und los geht's. 2 Stunden. Wir mischen ein bisschen was davon. Für die 90er. 27 Tracks. Und dann nehmen wir noch ein bisschen was davon. Für die Nullerjahre. Zu jedem Laboom-Jahr ein passender Tune. Und dann noch eine Prise hiervon für die Zehner und die 20er. Boom! Der Geburtstag kann kommen. Der FM4 Laboom Deluxe Geburtstags History Ultimate Megamix. Die Beats, die Basslines, die Hooks, die Drops der letzten 27 Jahre. Heute ab 21 Uhr auf FM4. Na, jetzt ist es euch ein bisschen angeteased worden, was da in einer Stunde passieren wird. Ihr habt es gehört, Laboom heute ganz im Zeichen vom FM4-Geburtstag. Ein ganz großartiges Set wird das werden. Aber eine Stunde ist es jetzt noch FM4-Geburtstag mit Christoph Seppin im Studio für euch. Das erste Lied der Sendung, das geht an unser FM4-Community-Mitglied Alexandra. Die schreibt uns das folgende auf WhatsApp. 0664 828 4444 ist da die Nummer. Ihr seid die coolsten seit eh und je. Und mein erstes FM4-Erlebnis, ich bin circa 8 Jahre alt gewesen. Mein Dad ist damals noch kurz in den Lebensmittelladen gegangen und ließ das Radio laufen. Natürlich FM4, was sonst? Und da lief Peter Licht mit dem Sonnendeck. Bis heute eine der besten Nummern überhaupt. Bitte spielt ihn für mich und grüßt mein Papa, den Lothar alias Loti. Danke und Happy Birthday. Happy FM4-Geburtstag dir auch, Alexandra, und an Lothar alias Loti. Und hier ist der Peter Licht mit dem Sonnendeck. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Aquarium. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. 1 Sekunde für vorher, 1 für nachher, 1 für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Bin ich auf dem Sonnendeck? Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich? Oder im Solarium? Oder am Radar? Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck? Bin ich auf dem Sonnendeck? Oder im Aquarium? Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. 1 Sekunde für vorher, 1 für nachher, 1 für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. bin ich auf dem Sonnendeck. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder bin ich am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Oder im Aquarium. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Oder bin ich am Radar. Oder im Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Hey, hold on, hold on, hold on. Die Blechbläser, bitte. FM4. Ladies and Gentlemen, wir feiern Geburtstag. Im Radio. Sowie auf all unseren Social-Media-Kanälen. Und FM4ORF.at. Hallo, liebes FM4-Team oder Familie, wie man sagen kann auch. Ich bin, seit es FM4 gibt, ein begeisterter Hörer von euch. Bei mir läuft FM4 von in der Früh bis am Abend. Es gibt keinen anderen Sender. Ich würde mir wünschen von Fritz Kalkbrenner irgendetwas. Mir gefällt alles von ihm. Ich glaube, ich bin der älteste Hörer in eurem Radio. Ich bin jetzt 76, aber ihr haltet mich mit eurer Musik und mit eurem Schmäh immer jung. Vielen Dank. Wünsche euch alles Gute. Ja, danke zurück. Fritz Kalkbrenner mit Void. I miss those lights around town. Where have they all been gone? When I had you deep within my side, I didn't have enough to throw in. It's these writings on the wall that I can't follow. I see the signs of the times leaving me to void and hollow. Under a void sky, I'm laying myself down. Under a void sky, I'm coming around. Under a void sky, I try to get by. Under a void sky, I'm going into flight. This road, stop me from leaving, so I could save your life tonight, and we could call it even. I keep on marching if I can, keep on crawling if I have to. But I keep on dancing out of the dark into the blue. Under a void sky, I'm laying myself down. Under a void sky, I'm coming around. Under a void sky, I try to get by. Under a void sky, I'm going into flight. Großartig, Clara Lucia hier mit Cosmic Bruce. Ihr hört immer noch den FM4 Geburtstag. Christoph Suppin ist immer noch für euch im Studio heute Abend. Wenn ihr regelmäßige FM4-HörerInnen seid, dann wisst ihr ja, dass wir eigentlich das ganze Jahr irgendwie feiern, beziehungsweise wir suchen uns Dinge, die wir feiern können. Unsere FM4-Sessions zum Beispiel, wo uns befreundete MusikerInnen besuchen und dann ganz exklusive Sets für uns spielen. Eines, an das ich mich sehr gerne erinnere, ist aus dem Jahr 2018 von dieser Band hier. Hi, this is Tom from Alt J and you are listening to Radio FM4. Es gibt ja Leute, die sagen, Alt-J-Musik ist ja, wenn man da alles rausnimmt und das Akustik macht, dann hört man da eigentlich so gute Folk-Songs. Und alles, was da draufgelegt ist an Effekten und so weiter, lenkt eigentlich nur davon ab. Also für wahre PuristInnen habe ich jetzt einen Track für euch aus dem Jahr 2018, den Alt J für uns gespielt haben. Eine FM4-Akustik-Session von ihrem Superhit In Cold Blood. Bühne frei für Alt J. Okay, my bad. 0111001 Crying zeros and I'm hearing 111 Got my summer soul, side my bed flip. Oh summer, summer, poor, poor summer, kiss me. Yeah, the way the sun really wants it to be. Whiskey soda beans, your G&T's empty. Jazz inflatable, the song to the bottom. Oh, summer, summer, boo, oh, summer, kiss me. Cool. Aber Jason ist da gewesen in Cold Blood in der FM4 Akustik Session. Was für ein schönes Geschenk. Showtime! Ready? Geburtstag. Wir feiern mit euch im Radio. Oh mein Gott. FM4 Geburtstag. Wir feiern Geburtstag und das ist natürlich hoffentlich eine sehr spaßige Sache für alle, die da gerade zuhören. Und noch spaßiger für die Leute, die heute auch Geburtstag feiern. So wie Katrin und Vicky das zum Beispiel machen. Katrin hat uns per WhatsApp kontaktiert und schreibt: Lieber Christoph, bin gerade am Weg zu meinem allerliebsten Schwesterherz Vicky, die heute tatsächlich auch Geburtstag hat. Alles Gute zum Geburtstag, Vicky. Und ich würde mir so sehr von Eve und Gwen Stefani Let Me Blow Your Mind für uns beide wünschen. Einmal hast du schon gewagt, mir diese Nummer zu spielen, tauscht sich ein zweites Mal. Na fix, wieso nicht? Das ist ein super Lied. Viele liebe Grüße und euch auch ein Happy Birthday, Katrin. Super Sache. Also alles Gute zum Geburtstag, Vicky, und eh auch alles zum Geburtstag. Gute zum Geburtstag, Katrin, weil irgendwann hat man eh Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag an alle Menschen, die da gerade zuhören. Hier sind Eve und Gwen Stefani mit Let Me Blow Your Mind. Yeah. glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, kept walking, imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my. It's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me here, and I'm gonna take my time. Don't fight that bullshit in your ear. Now let me blow your mind. They wanna bank a prank a mace with a bleed. Shake a haters wanna come after me. You ain't a gangster, prankster, too much TV. Snakes in my path wanna smile at me. Now why you gritting your teeth? Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stressing, chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. To give you my. It's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me here, and I'm gonna take my time. Don't fight that bullshit in your ear. Now let me blow your mind. Let your bones crack, your back pop, I can't stop. Excitement, Glock shots from your stash box. Fuck it, thugged out, I respect the cash route. Lockdown, blast this, sets while I mash out. Yeah, nigga, mash out, D-R-E. Backtrack, think back, E-V-E. Do you like that? Ew. You got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still styling on, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double off, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on. I had to give you my. It's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me here, and I'm gonna take my time. Von Gwen Stefani, da gemeinsam mit Let Me Blow Your Mind. Kuratiert ist das von FM4-Community-Mitglied Katrin Worden, die das als Geburtstagsgeschenk an ihre Schwester Vicky schickt, weil Vicky feiert auch heute Geburtstag, so wie Radio FM4. Alles Gute und Happy Birthday, Vicky. Und wenn ihr auch so nach so ein bisschen, wie lange haben wir noch? Knapp halbe Stunde, 38 Minuten. Wenn ihr dann auch so ein paar Messages noch habt, die ihr teilen möchtet oder ein paar Geburtstagslieder, die ihr da noch in unsere Playlist reinbekommen wollt. Schreibt uns doch einfach auf WhatsApp an die Nummer 0664-828-4444 oder schickt ein E-Mail an fm4@orf.at oder ruft an 0800-226-996. Vielleicht gehe ich heran. Wir feiern heute nicht nur unseren Geburtstag, wir nutzen die Gelegenheit, um auch mal ein bisschen zurückzublicken, Revue passieren zu lassen, weil das kann man ja und darf man ja am Geburtstag. Zurückblicken auf all die schönen Momente der letzten 27 Jahre und viel wichtiger, mit wem wir dies so verbracht haben. Ein Elektromusikduo aus Österreich hat dabei über die Jahre hinweg für einige besondere Highlights gesorgt. Ihr kennt natürlich alle die Gruppe HVOB sehr gut, bestehend aus Anna Müller und Paul Wallner. Die schlagen seit 2012 große Schallwellen in der heimischen Elektromusik. Musikszene. Und FM4s Alisa Oshan aus der FM4 Musikredaktion hat jetzt die schönsten gemeinsamen Momente für uns zusammengefasst. Wir wollen einfach den Fokus auf die Musik legen und nicht jetzt unbedingt auf unser Aussehen oder auf unsere Personen. So das Motto von Her Voice Over Boys, kurz HVOB. Ihr einprägsamer Signature-Sound aus düsteren Beats, gepaart mit sphärischen Vocals, wird 2012 vom Berliner Producer Oliver Kolecki auf Soundcloud entdeckt und direkt unter Vertrag genommen. In den nächsten Jahren läuten für HVOB und ihr Self-Titled-Debütalbum mit dem Hitsong Dogs vor allem die internationalen Erfolgsglocken. Das Duo bespielt zunächst europäische Festivalbühnen, zum Beispiel am Lighthouse in Kroatien oder am Eurosonic im niederländischen Groningen. Dann sind HVOB durch über 30 Länder auf der ganzen Welt getourt. Wir haben wirklich jetzt schon überall gespielt, außer in Australien. Und in Island würde ich auch so gerne spielen. Das wäre so ein ganz großer Traum von mir. Aber ja, jetzt haben wir in Indien gespielt und in Thailand. Also wir dürfen uns wirklich nicht beschweren. Und in Amerika läuft es im Moment auch sehr gut. Das ist ein Wahnsinn und wir sind sehr dankbar. Kleine Abstecher in die Heimat, in der die Fanbase ebenfalls immer größer wird, hat es über die Jahre aber natürlich auch immer wieder gegeben. Halloween! Zum Beispiel 2015, als HVOB gemeinsam mit uns das FM4 Geburtstagsfest gefeiert hat. Ich liebe HVOB und ich werde immer wiederkommen, wenn sie irgendwas machen. Sie machen ihre Sache verdammt. Neben hohen Platzierungen in den FM4-Charts und insgesamt 5 Nominierungen für den FM4 Award bei den Amadeus Music Awards finden sich noch einige Highlights in der gemeinsamen Erinnerungskiste. Im Sommer 2019 veranstalten HVOB gemeinsam mit FM4 das Checkfest, ihr eigenes Elektrofestival in der Arena Wien, und stellen dort ihre neue Platte Rocco vor. Es ist uns sehr wichtig, die Dinge generell selbst in die Hand zu nehmen. Und deswegen ist die Idee entstanden zu einem eigenen Festival, das wir selbst organisieren, wo nur Bands spielen, deren Musik wir wirklich mögen. Nur wenige Monate später haben HVOB ein FM4-Überraschungskonzert im Werk X in Wien gespielt und ihre Fans mit einer unvergesslichen Live-Show begeistert. Wir wollten sogar zuerst nach New York fahren und dann haben sie doch in Österreich das Überraschungskonzert gemacht. Glück, wir haben zu viel getanzt, weil es einfach so eine scheißgeile Mucke ist. Melancholisch, technoid. Nach den großen Konzerterfolgen veröffentlichen HVOB letztes Jahr mit Live in London ihr erstes Live-Album, aufgenommen auf ihrer Rocco World Tour. Die Live-Shows, die ihrer Musik noch einmal einen ganz eigenen Charakter verleihen, sind bereits seit Jahren die große Leidenschaft des Duos. Wir wollen eigentlich auch, dass es anders ist und deutlich anders und hörbar anders ist, damit die Leute das eben auch nur dort hören können. So, vielen Dank. Aktuell arbeiten HVOB gerade wieder an einer neuen Platte. Einige Vorboten davon haben wir schon zu hören bekommen. Wir dürfen mal so gespannt sein und sind das auch. Hier ist der neueste Auszug. Die Gruppe HVOB mit Capture Casa. I may fall tonight. comes to you, but everything hurts with you. Enough about you broke apart. I'm the one I'm running from. You had a fever that I see. The one who lose control is gonna bleed. You had a fever that I see. The one who lose control is gonna bleed. You've been trying to get close to you, but everything hurts with you. You had a fever that I see. You want to lose control, probably. Exactly. Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. with me? Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go? So heißt das Debütalbum von Billie Eilish und das singt sie auch in diesem Lied. When we all fall asleep, where do we go? Bury a Friend ist da gewesen. Auch wenn wir den diesjährigen FM4-Geburtstag virtuell und im Radio mit euch feiern, haben wir die Kulinarik nicht vergessen, natürlich nicht. Hier auf FM4 haben ja die beiden Grill-Champions Anatole und Rick aus den Vereinigten Staaten US of A from America, Washington, Illinois, eine eigene Barbecue- und Kochsendung namens Meat and Grill, in der sie vor allem Steaks und Burger und alles andere grillen. Aber für unser FM4-Fest kochen die beiden schon seit dem Vormittag Party-Snacks und Fingerfood und das alles in einem FM4 Thema. Die nächste Speise, die sie jetzt für uns vorbereiten, ist der FM4-Sendung Im Sumpf gewidmet. Anatole und Rick bereiten für uns die FM4 Im Sumpf Bretteljause mit Eiern zu. Hören wir uns das doch an. Meat and Grill. Mit den Barbecue Champions Anatole and Rick aus US and A. You gotta keep them separated. Ah, happy birthday, FM4! Happy birthday, FM4! Welcome back to Anatole and Rick's Barbecue Special for FM4 Geburtstag. Und so, wir haben Wemmern den ganzen Tag, die ganze Nacht hat Party gemacht, Geburtstagsparty. Irgendwann einmal kriegst du einen Hunger. Ja. Yeah. Also, das ist spät in der Nacht, irgendwann kriegst du einen Hunger. Und deshalb machen wir jetzt für euch heute der FM4 Geburtstags im Sumpf Bretteljause. So. So, Erinnerung im Sumpf, das ist die populärste Sendung hier auf FM4. Im Sumpf! Im Sumpf! Im Sumpf! Weil 2000 Jahre Abendland sind genug. Und als visueller Höhepunkt der Ausstellung die Schaufel eines Radbaggers. Oh. Unsere FM4 im Zumpf Geburtstagsbretteljause ist gemacht aus Eiern. Very good. Es besteht aus der Eierlikör. I'm so hungry. Dann machst instead of eine Semmel, yes, du ein Ei hart kochen. Hard-boiled Ei. Das heißt, du hast jetzt instead of the Semmel eine aufgeschnittenes hartes Ei. Yes. Und dieses harte Ei bestreichst du mit der Eiaufstrich. Very good. Und der sanfteste Track darauf heißt Track X. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Anatole, I have a question. Is it an Freiland Eier or is it a Happy Eier? It's the Happy Eier. Das könnt ihr kaufen auf unserer FM4 Homepage. Yeah. Geht ihr rein in Store und könnt ihr kaufen der FM4 Ei. And you don't need any 2002G Nachweis for the FM4 Shop. Du kannst reingehen in den FM4 Shop sogar. Ich sag's dir im Vertrauen. Yeah. Im FM4 Shop online kannst du doch kaufen, wenn es bist ungeimpft. Yes, but we don't like it. Das heißt, wir haben jetzt die Eiersemmel. Was besteht aus Ei? Ein hart gekochtes Ei und Eierstrich. Ei. Eierlikör. Und dazu machen wir noch den Eiersalat. Du hast zu schweigen, denn du hast kein Abitur. Ei. Und da haben wir fertig der FM4 und Sumpf Birthday Party Bretteljause Eier. Meat and Grill mit den internationalen Grill Champions Anatole and Rick. Na servus. Aber ja, schöne Sache. Danke Anatole und Rick für das Kochen dieses absurden Rezepts. Was ist denn das hier? Und ich lebe mit dem Team ab. Leben fühlt sich wieder an wie ein Spiel grad. Und ich level mit dem Team ab. Hol mir ein paar Cheatcodes mit Checkout. Bis die Police an der Tür klopft. Leben fühlt sich wieder an wie ein Spiel grad. Und ich level mit dem Team ab. Hol mir ein paar Cheatcodes mit Checkout. Bis die Police an der Tür klopft. Ich hab noch Mood Swings, doch meine Vision stabiler steht auf Bad Things. Deshalb will er mich noch sehen heute Nacht. Nur mein Mike und er weiß, was ich mag. Glaub nicht an Zauber, doch hab magische Tricks und zum Rock. Ey. Connected so wie Apples und so high wie ein Fisch. Ich bin überall ich selbst, hab alle Karten am Tisch. Ey. Hab nichts zu verbergen, alles steht mir im Gesicht. Und du willst mir was verbieten, glaub, das wird leider nix. Ey. Leben fühlt sich wieder an wie ein Spielgrad. und ich level mit dem Team ab. Hol mir ein paar Cheatcodes mit Checkout, bis die Police an der Tür klopft. Leben fühlt sich wieder an wie ein Spielgrad. Und ich level mit dem Team ab. Hol mir ein paar Cheatcodes mit Checkout, bis die Police an der Tür klopft. Was sich für dich verboten anfühlt, ist für uns unumgänglich. Ich seh's in deinem Blick, du würdest gern mit uns mit, ja. Aber das geht leider nicht, ja. Ja, das geht leider, sorry, Bro, die anderen waren zuerst da. Als du noch fern warst, waren sie mir schon so nah. Als du gezweifelt hast, waren wir uns sicher. Auf unsere Sprache nennt man dich ne Snitch, ja. Heißt, dass ich nicht mit dir fake, connected mit dem All, für mich ist weg ein Star. Bin so geboren, ihr hasst doch, ich bleib so wie ich war. Ihr habt versucht, mein Licht zu dämmen, doch ich schein hart. Ich glaub, ich werd noch rennen, während du noch hängst im Tiefschlaf. Leben fühlt sich wieder an wie ein Spielgrad. Und ich level mit dem Team ab. Hol mir ein paar Cheatcodes mit Checkout, bis die Police an der Tür klopft. Leben fühlt sich wieder an wie ein Spielgrad. Und ich level mit dem Team ab. Hol mir ein paar Cheatcodes mit Checkout, bis die Police an der Tür klopft. Das nächste Lied geht an FM4's Alexandra Augustin, die allerbeste der Besten. Die Gruppe Tokotronic mit der Electric Guitar. In meinem Zimmer, unter dem Garten, fühle ich mich sicher. Ich kann's euch verraten, ich schnalle dich um. Nehme dich in die Hände und schicke den Sound zwischen die Wände. Ich zieh dir den Pulli vor den Spiegel aus. Teenage Riot im Reihenhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Electric Guitar. Am frühen Morgen in die Garage. Die Dose Haarspray in meiner Tasche. Auf dem Fahrrad zum Postamt. Vorbei an Plakaten. Ich schicke Briefe und kann's kaum erwarten. Ich drücke Pickel vor dem Spiegel aus. Panic Depression im Elternhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Zur Hintertür raus. Ich halte das alles hier nicht mehr aus. Ein Tagtraum im Regen und Apfelkorn an der Bushaltestelle. Lungern wir rum, wir finden uns selbst. Als Anarchisten, als unscharfe Bilder auf Fahndungslisten, erkunden uns selbst und wollen es wissen. Ich will es jetzt wissen. Du ziehst dir den Pulli vor dem Spiegel aus. Sex and Drugs im Reihenhaus. Ich gebe dir alles, mein Rock'n'Roll Star. Electric Guitar. Du ziehst mir den Pulli vor dem Spiegel aus. Manic Depression im Elternhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Geht auch an FM4's René Froschmeier. Das ist nämlich das allererste Lied gewesen, das der auf Radio FM4 gehört hat. Und mehr so viele schöne musikalische Erinnerungsstücke gibt's jetzt gleich. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Das bringt gute Laune, der Wintersale in den Designer-Outlets Pfarndorf und Salzburg. So stylisch günstig war der Winter noch nie. Nicht verpassen, die vielen neuen Angebote im Wintersale in den Designer-Outlets Pfarndorf und Salzburg. So macht Shoppen richtig Spaß. Alle Infos online. Es wird spannend. Machen Sie sich bereit für Ihr Abenteuer mit dem neuen Nissan Qashqai. Elektrifiziert durch Mild-Hybrid-Antrieb und mit Technologien wie dem Head-Up-Display. Jetzt mit 5 Jahren Garantie und Winterkompletträdern gratis bei Ihrem teilnehmenden Nissan-Händler. Buchen Sie jetzt Ihre Probefahrt auf nissan.at. Für alle, die gerne im Schnee surfen, gibt es die Berge. Und für alle, die gerne im Internet surfen, gibt es Klax. Ab sofort nur für kurze Zeit einmalig 10 GB extra auf das Klax M Startpaket holen. Ohne Bindung, ohne Servicepauschale und im besten Netz von Magenta. Alle Preise und Details auf magenta.at/Klax. Pünktlichkeit? Passt. Kleidung? Passt. Höflichkeit? Passt. Wenn dein Auftritt und deine Leistung stimmen, ist es nicht mehr weit zur Lehre in einer Bank. Starte schon bald deine Lehre in einer modernen Branche und mach jetzt den Self-Check auf www.bankenlehre.at. Der ORF ermöglicht folgenden Hinweis kostenlos. Kajor ohne Na. Kaberg ohne Star. Kagigel ohne Gorgel. Kawiegel ohne Wurgel. Kaanders ohne Gleich, kein Öster, ohne Eich. Du und ich ist Österreich. Lasst uns reden. Ihre Spende für mehr Dialog und Zusammenhalt auf lasstunsreden.at. Eine Initiative von Rotem Kreuz, Gesundheitskasse, Ärztekammer und ORF. FM 4. Wir feiern Geburtstag. Im Radio. Ihr selbst und Zigaretten. Du dämpfst die erste Sommer kommt vor dir. liebe dieses großartige Lied. Homegrown Musik von Rahel. Hochsommer haben wir da gehört. So, jetzt ist noch ein FM4-Geburtstagsliedwunsch reingekommen. Da muss ich ein bisschen, der ist ein bisschen romantisch, deswegen müssen wir da das passende Musikbett dazu uns holen hier. Dieser Musikwunsch kommt von Efi. Efi schreibt über WhatsApp. Liebes FM4-Team, anlässlich eures Geburtstags wünsche ich mir einen ganz besonderen Song, nämlich die Gruppe Beirut mit Elephant Gun. Der Song verbindet mich und meinen Freund besonders. Damals hatten wir nur Freundschaft Plus und ich war schon unglaublich verliebt. Er wollte mich nicht bis zu dem Tag, wo wir gemeinsam am Beirut-Konzert in Linz waren. Wir tanzten gemeinsam im Regen und da verliebte er sich auch. Und seitdem sind wir ein Paar. Danke, dass ihr uns jeden Tag den gemeinsamen Tag versüßt, uns Nummern spielt, die uns in negativen Zeiten hochheben und in positiven Zeiten unterstreichen. Euch alles Gute, ihr macht das wirklich spitze, witzigen Hut für euch, danke. Danke, das ist unglaublich viel Lob, Efi, für dich und deinen Freund, von dem du, ich glaube, Namen da glaube ich nicht, aber für euch beide ist das jetzt die Gruppe Elephant Gun mit, ach so, sorry, die Gruppe Beirut mit Elephant Gun. Und auch für mich und auch für euch und für alle, die wollen, dass das Lied jetzt denen gewidmet ist, Beirut Elephant Gun. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons Gruppe Beirut haben wir da gehört mit der Elephant Gun. Und damit ist es fast schon wieder es gewesen mit dieser Sendung namens FM4 Geburtstag. Wir feiern aber natürlich die ganze Nacht Geburtstag. Ich kann jetzt aber leider keine Songrequests und Geburtstagswünsche und Geburtstagsnachrichten von euch mehr abspielen, weil ich jetzt gleich aus dem Studio draußen bin. Was ich aber sagen kann ist, ihr habt noch ganz fantastische Sachen reingeschickt in den letzten Minuten auch. Sorry, dass sich das alles nicht ausgeht beim nächsten Geburtstag. Dann einfach. Erinnert uns in einem Jahr nochmal dran. Dann spielen wir alle wunderschönsten Lieder uns und so weiter für euch. Jetzt geht's aber hier ganz großartig weiter auf FM4. Denn jetzt übernimmt gleich in wenigen Minuten Patrick Pulsinger mit einem Spezialgeburtstagsmix La Boom Deluxe 27 Years Special. Es wird eine ganz fantastische Sendung mit den besten Dance-Tracks von 1995 bis heute. Alles, was ich noch sagen kann, ist, habt einen wunderschönen Abend noch. Happy Birthday to you. Alles Gute, alles Liebe. Wünscht euch Christoph Seppin. Granada? Ich bin in der Blüte. Ob's das gab's oder nicht, ich bin in der Blüte. Wer bekommt den FM4 Award beim Amadeus 2022? Wunschbech? Das Paradies, wenn du die Augen schließt, wenn du siehst. Die 20 Nominierten stehen fest. Arau Lisa. Bestimmst, wer gewinnt. Shark Tank? Der FM4 Award. Wähle deinen österreichischen Lieblingsact auf fm4.orf.at. FM4.